Ja. Aber wir können ja mal langsam anfangen, oder? Ja, fangen wir einfach mal an. Ja, okay, weil ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mich nicht mehr vorstellen. Ich bin jetzt 3,19 gelaufen. Die Leute müssen jetzt wissen, wer ich bin. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ob du es. Das war gut jetzt. Das war gut. Alles klar. Herzlich willkommen zur Episode 39 des Wechselzone-Podcast. Heute haben wir uns sehr, sehr viel ja, Arbeit in diesen Podcast reingesteckt, denn es ist ein Herzensthema. Es ist nach, oder Quatsch, neben dem Super Bowl ist es wohl eine der wichtigsten Veranstaltungen für uns. Und zwar der Ironman Hawaii ist am kommenden Samstag. Samstagabend. Ja, Samstagabend, genau. bei uns ist es von Samstag auf Sonntag. Genau. Herzlich willkommen, Adrian, zu unserem neuen Podcast. Hallo, Lukas. Ich bin der Lukas. Das am Anfang war alles ein Scherz. Natürlich stelle ich mich noch vor. Bevor wir loslegen, müssten wir, glaube ich, noch so zwei, drei Sachen nochmal erklären, klären, würde ich sagen. Denn wir haben ein organisatorisches Problem mit dem Gewinnspiel. Deswegen ziehen wir das etwas vor, um ein paar Tage. Also es geht nicht bis Ja, zum also 31., ich finde sondern. jetzt ist im Endeffekt, sorry, dass ich jetzt dazwischen quatsche, Kein aber ich Problem. meine, ist jetzt kein Problem. So, das Gewinnspiel steht ja schon lange genug, ne, seit Monaten, ne, erinnern wir wieder oder machen immer wieder darauf aufmerksam. Deshalb glaube ich, ist jetzt kein Beinbruch, wenn wir das Ganze jetzt irgendwie zwei Wochen nach vorne schieben, also quasi bis zum, was weiß ich, Mitte Oktober, weil es halt bei uns organisatorisch nicht geht, anders geht, eher gesagt, und wir das eigentlich zusammen machen wollten. Ja, wir werden auch ein kurzes Video dazu drehen, gell? Wenn ich da so vorwegnehmen kann. Damit, ja, da jetzt irgendwie keine Spekulation oder so, damit das aufkommen und damit, dass wir einfach, ne, wir wollen es einfach damit auch dem Zuhörer zeigen, dass das jetzt alles hier regelrecht abläuft und wir uns da jetzt nicht irgendjemand aussuchen. Ja, ne? Genau. Genau. Jetzt darfst du Und wieder. ja, also ich denke mal, das werden wir so um vielleicht eine Woche oder so vorziehen, aber ja, wenn ihr diese Episode gehört habt und ihr habt damit geliebäugelt, euch noch zu bewerben, bewerbt euch jetzt. Geht auf unsere Facebook-Seite und ja, ich denke, in den nächsten Tagen werden wir nochmal auf der Facebook-Seite aktualisieren, bis wann ihr euch jetzt noch anmelden könnt. Ja, ich würde sagen, also ich glaube jetzt der kommende Sonntag, der 15., dürfte dann schon so ziemlich die Deadline sein, weil da sehen wir uns ja und dass wir einfach für praktisch da das kurze Video dazu zu drehen und da halt den Gewinner auszulosen. Oder was sagst du? Ich meine, das ist jetzt, war jetzt mit denen nicht abgesprochen, aber jetzt so, sage ich mal, quasi live von den Zuschauern Ja, können wir können das wir gerne irgendwie mal machen. festlegen. Ja, Ne? also Also 15. ist ganz gut eigentlich, ja. genau, also die Anmeldeschluss ist ja, ist dann quasi 14., ne? Also der Ironman Hawaii-Tag, passt auch gut. Und am 15., wenn wir das Ganze oder den Gewinner auslosen, ja, benachrichtigen und dann darf sich derjenige mal den Wettkampf aussuchen. Ja, so Ja, viel dazu. und da wir von Gewinnspielen nicht genug bekommen, haben wir uns für diese Episode auch nochmal ein Gewinnspiel ausgesucht. Genau, aber dazu kommen wir zum Schluss, oder? Jetzt Genau. nochmal so vorab, Ja, dass wir da nee, jetzt, dass die Zuhörer halt dranbleiben bis zu genau, ich Ende. wollte noch sagen, dass am Ende nochmal ein Gewinnspiel gibt in Bezug auf den Ironman. Haben wir uns mal so überlegt. Genau. Gut, da wir eine sehr, sehr lange Sendung wahrscheinlich vor uns haben, wird wohl wieder was für einen langen Lauf werden. Würde ich sagen, Adrian, was haben wir uns denn so überlegt, für den Anfang? Ja, also zum einen würden wir halt gerne mal auf das kommende Rennen angehen. Wie gesagt, unsere Fantasie da so ein bisschen freien Lauf lassen und ja, mal einfach so ein bisschen rumspinnen, wie das Rennen jetzt am kommenden Sonntag bzw. von Samstag auf Sonntag aussehen könnte. Das war ja letztes Jahr schon sehr, sehr spannend. Frodeno gerade mal mit 4 Minuten Vorsprung. Es war bei den Damen etwas anders. Da hatte Daniela Riff, glaube ich, mehr als 15 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Vorfreude ist groß und ich meine, das Rennen ist ja vollgepackt mit Top-Triathleten. Also wirklich die Besten sind am Start und dementsprechend ja, lässt das viel Freiraum für wirklich ja, viel Spinnerei. Deshalb, ja, das zum einen. Aber zum anderen wollten wir euch halt mal so kurz die Entstehungsgeschichte des Ironman ja, kurz läutern, vorstellen. Ich meine, der ein oder andere ja, Triathlet wird wahrscheinlich die Geschichte von John Collins kennen, der das Ganze irgendwie ins Leben gerufen hat. Ja, aber ich fange einfach mal an, oder? Ich erzähle einfach mal so ein bisschen dazu. Ja, ich wollte eigentlich noch dazu sagen, ja, im Endeffekt, die einen wissen die Geschichte, andere haben sich vielleicht damit noch nicht auseinandergesetzt, deswegen hier nochmal ein kleiner Genau, Reminder. Wir haben nicht nur Triathleten hier als Zuhörer, deshalb haben wir uns ja jetzt gedacht, ist vielleicht nicht schlecht. Und vor allem sitzt vielleicht so das eine oder andere, was jetzt auch für den Triathleten neu ist. Wir haben uns da mal so, sag ich mal so, schon sind wir tief in die Materie eingetaucht, um da jetzt so ein bisschen auch paar Sachen rauszuholen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ja, aber der erste Ironman, der fand am 18. Februar 1878 statt. Und damals auf der Insel Oahu, also heutzutage findet er auf Big Island statt. Damals war das Oahu, wo auch ja, die Hauptstadt Honolulu auch ist. Und zwar das Ganze nahm Lauf nach einem Staffellauf, der sehr populär zu dem Zeitpunkt und sehr beliebt bei den Ausdauerathleten war. 1977 war das, und zwar nach der Siegerehrung diskutierten dort da einige Teilnehmer darüber, ob Schwimmer oder Läufer oder vielleicht noch ganz andere Athleten die ausdauerndsten Sportler seien. Und ja, dabei war auch schon der genannte John Collins dabei, der meinte mal gelesen zu haben, dass der belgische Radsportler Eddy Merckx über die größte festgestellte Sauerstoffaufnahmefähigkeit verfügen würde. Und der John Collins hat schon in den frühen 70er Jahren in San Diego an Kurzstreckentriathlons teilgenommen. Manch eine mag vielleicht denken, dass mit dem Ironman Hawaii auch so überhaupt der Ironman entstanden ist, aber das ist nicht der Fall. Schon zu Beginn der 70er Jahre gab es in San Diego schon so Kurzstreckentriathlons. Und ja, dieser John Collins, der kam dann halt auf die Idee, drei bereits bestehende Wettkämpfe auf der Insel Oahu zu kombinieren. Und zwar das Waikiki Rough Water Swim über 3,8 Kilometer, das 84 Kilometer lange Radrennen Around Oahu Bike Race und den Honolulu Marathon. Da waren, also vorneweg waren 5 Athleten so begeistert von der Idee, dass sie spontan zusagten. Und der John Collins hat sich da einfach bei der Siegerehrung das Mikrofon geschnappt und deutete das Vorhaben der Anwesenden und erklärte, dass der Erste, der das Ziel erreichen wird, ein Ironman wäre. Ja, das Ganze hat aber jetzt noch über ein Jahr gedauert, bis die Genehmigung für das Rennen gestartet war, quasi, dass das Rennen stattfindet. Und am 1. Februar 1878 war das halt quasi offiziell. Und 17 Tage später, am 18. Februar, standen dann halt die Sportler am Start zum ersten Ironman. Der Schwimmstart damals war der Sanssouci Strand im Süden von Waikiki. Und jeder der Teilnehmer musste dafür sorgen, dass dass ein Begleiter ein Paddelboot, dass er ein Begleiter ein Paddelboot dabei haben muss. Zu der Strecke, die verlief um die Nordküste der Oahu-Insel zum Aloha Tower, wo zu dem Zeitpunkt der Honolulu-Marathon verlief. Und der Unterschied zum Marathon war jedoch, dass bei dem Ironman die Straßen für Pkw nicht gesperrt wurden. Also Teilnehmer, die hatten jetzt irgendwie keine freie Fahrt oder so. Die müssten sich wirklich die Straßen mit den Autos teilen. Und auch auf der Laufstrecke hatte jeder Teilnehmer ein persönliches Begleitfahrzeug zu organisieren für die individuelle Verpflegung während der gesamten Veranstaltung. Also heute und, quasi undenkbar. Ja, klar. Ja, heute hast du ja auch ganz andere Möglichkeiten. Ja. Und das Startgeld betrug $3. Heute auch undenkbar. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber ich finde es halt auch ganz cool und ich denke, viele wissen das halt auch nicht, dass aus verschiedenen Disziplinen, also Schwimmen, Rad und Bike halt aus verschiedenen Rennen sozusagen diese... Genau, das waren schon bestehende Rennen, also Wettkämpfe. Ja. Das, also diese Strecken von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, die sind einfach dadurch zustande gekommen, weil diese Wettkämpfe halt diese Länge hatten. Ja. Und um 7 Uhr morgens haben sich 15 Männer standen halt am Start und der John Collins, der das Ganze dann halt ins Leben gerufen hat, gehörte selbst zu den Teilnehmern. Darüber hinaus waren einige Marines, Navy Seals, ein paar Studenten waren dabei, ein Arzt war dabei und sogar ein Barkeeper war als Teilnehmer dabei. Als erster aus dem Wasser kam ein Mann namens Archie Happay nach 57 Minuten, gefolgt von John Dunbar, in der glatten Stunde aus dem Wasser kam. Das Lustige, danach sind einige Schwimmer sind in das nahegelegene Hotel, um sich erstmal abzuduschen, bevor sie dann erstmal auf die Radstrecke gingen. Auf der Radstrecke hatte der Gordon Haller hatte die schnellste Radzeit mit 6 Stunden 56. Hört sich alles sehr, also jetzt nicht so schnell an und jetzt im Vergleich zu heutigen Zeiten wirklich sehr langsam, sage ich mal. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Jungs ganz andere Maschinen hatten und die Strecken nicht gesperrt waren und die mussten wirklich die kompletten Verkehrsregeln beachten. Also das relativiert das Ganze, glaube ich, dann noch ein bisschen, ne? Und als zweite von der Radstrecke kam der schon genannte John Dunbar, der als zweiter aus dem Wasser rauskam, in 7 Stunden 4. Da hatte die zweitschnellste Radzeit. Wie schon gesagt, die Organisation der gesamten Essensverpflegung während des Rennens, die lag in der Verantwortung des einzelnen Teilnehmers. Und von der Organisation gab es diesbezüglich keine Unterstützung und manch einer machte halt eine Rennpause in ein Fastfood-Restaurant am Streckenrand. Und wie gesagt, ja, wolltest du was sagen? Nee, ich muss, wenn ich mal so dran denke, wie das dann ist, ich mache. Ja, so Abenteuer pur, oder? Ja, oder auch, ach, jetzt habe ich gerade mal Bock oder ich habe Hunger und dann fahre ich halt mal raus und esse mal was oder so und ja, das ist halt... finde ich halt so ganz witzig eigentlich, wie es halt damals war, weil die wussten halt, dass es so eine lange Strecke ist. Ja eben, ne? Man muss sich das mal vorstellen, ne? Das sind wirklich die Pioniere des Ironmans. Ich meine, wenn wir heute schon daran denken, dann ist das wirklich ein wirklich Hammerstück, ne? Und für die war das komplette Neuland, ne? Also wenn wir jetzt an Ironman denken, dann haben wir schon eine gewisse Vorstellung davon, aber die wussten gar nicht, worauf sie sich da einlassen. Ne? Und wie gesagt, also Strecken nicht gesperrt, die müssen sich um die Verpflegung selbst kümmern und so weiter. Also schon wirklich Abenteuer pur. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also am Ende des Radfahrens ging John Dunbar ging als Erster auf die Laufstrecke und gefolgt von dem Gordon Haller, der wie gesagt am Ende die schnellste Radzeit hatte. Haller, der sprang aber, bevor er auf die Marathonstrecke ging, sprang er erstmal in einen Brunnen, um sich da abzukühlen. Dann gönnte er sich danach eine Massage von seinem Betreuer. Und währenddessen hatte er noch die Fragen der anwesenden Journalisten beantwortet. Also du siehst, die Jungs haben es auch erstmal wirklich relativ locker angehen lassen. Ne? Und ich würde sagen, das relativiert auch so ein bisschen zu die Esszeiten. Ne? Wenn man sich so die Ergebnisliste des ersten Ironmans anschaut, dann denkt man, okay, also ist jetzt irgendwie, ja, schafft heutzutage fast jeder, der sich halbwegs vorbereitet. Aber ne, wenn die Jungs da so ein bisschen bessere Bedingungen hatten und jetzt auch die Pausen lassen würden, dann wäre das Ganze, glaube ich, viel, viel, viel schneller gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Natürlich, ja. Aber ich meine, klar, wenn du dann dich noch massierst und massieren lässt und so, dann dauert es halt. Aber im Endeffekt, also von der Zeit, ja, ist es halt jetzt auch nicht so, dass sie sich da ewig Zeit gelassen haben. So ist es dann halt auch nicht. Nee, das natürlich nicht. Nee, aber das hört sich schon, also du sprichst erstmal in einem Brunnen und kühlst dich ab und dann lässt du dich massieren und dann beantwortest du noch Fragen. Also das dauert schon eine Zeit lang, glaube ich. Ne? Gut, aber zurück auf die Laufstrecke. Der John Dunbar hatte für 20 Meilen, war er als Erster auf der Strecke, bekam aber einen Krampf und ließ sich dann auch von seinen Betreuern massieren. Und da schloss der Gordon Haller auf, musste ihn aber wieder ziehen lassen. Und bei Kilometer 34 haben sich die beiden wieder getroffen und Gordon Haller überholte den John Dunbar erneut. Und da sind dem John Dunbar den Begleitern die Getränke ausgegangen und dann haben sie ihm Bier zu trinken gegeben. Gordon Haller hatte aber noch Wasser und Cola und ich glaube, den John Dunbar ging es nach dem Bier, glaube ich, nicht mehr so gut. Der hat nämlich den Gordon Haller nicht mehr einholen können. Das Rennen dann in 11 Stunden 46, 58 gewann. Und das Ziel des Ironmans damals, es gab keinen Zielbogen, es gab keine Ziellinie auf der Straße oder nicht, es war einfach ein Verkehrsschild. Und nach dem Rennen hat John Dunbar zu den Journalisten gesagt, dass das Radfahren am schlimmsten gewesen sei, vor allem durch den Verkehr. Der sei teilweise gezwungen gewesen, in den Sand ausweichen zu müssen. Und in einer Kurve gegen Ende der Strecke hat er sich fast überschlagen. Wow. Und ein anderer Teilnehmer namens John King war wirklich von der Straße, vom Auto irgendwie gedrängt worden und ist dann in eine Müllhalde gelandet. Er blieb zwar unverletzt, aber es dauert dann Stunden, bis sein Fahrrad wieder fahrtüchtig war. Und so zu den Bedingungen damals. Gell. John Dunbar, der sich da wahrscheinlich von seinem Bier etwas erholt hat, kam dann nach 12:20 als Zweiter ins Ziel und der Dritte war beim ersten Ironman ein gewisser Dave Orlovsky, der 13 Stunden 59 gebraucht hat. Ja, so viel zum ersten Ironman. Vielleicht noch mal kurz, im Jahr darauf, also 79, waren dann schon bereits 50 Athleten am Start. Das machte schon eine Runde, ne? Da hatten schon viel mehr teilgenommen. Und Gewinner war beim zweiten ein Tom Warren aus San Diego. Und der gewann in 11 Stunden 15. Ja. Früher war das halt aber auch nicht so, dass, sag ich jetzt mal, ein Ironman-Sieger dann halt weltberühmt war, sozusagen. Ja, also, wenn heute halt einer einen Ironman gewinnt, dann kennt ihn fast die ganze Welt so ein bisschen. Ja. Ein interessanter Fakt ist, dass bei dem dritten, 1980, waren schon bereits 85 Athleten im Ziel und das Ganze gewann dann ein gewisser Dave Scott in 9 Stunden 24. Dave Scott, sagt ihr was? Ja. Ja, also ein epischer Kampf mit Mark Allen. Das Iron War. Sagt ihr was? Nein, das Iron War sagt mir jetzt nichts. Nee, das war das Rennen 89. Da haben sich Dave Scott und Mark Allen haben sich wirklich von Anfang bis zum Ende, vom Schwimmen bis zum Marathon, haben sich ein Rennen geliefert und die waren wirklich immer zusammen. Ja. Und die Zeiten damals waren dann halt, Dave Scott lief dann ins Ziel in 8 Stunden 10 und der Mark Allen in 8 Stunden 9. Also die trennte dann gerade mal eine Minute. Und Mark Allen stellte an diesem Tag bis zum letzten Jahr bestehende Bestzeit im Marathon von 2 Stunden 40 und 4 Sekunden. Und dieser hat ja letztes Jahr Patrick Lange unterboten. Der lief, was lief er? 2 Stunden 39 und 45 Sekunden. Genau. 2 Stunden 39, 45. Ja. Genau. Gut. Man könnte nur erwähnen, dass David Scott halt derjenige ist, der ja mit Mark Allen zusammen der 6-mal den Ironman gewinnen konnte. Mhm. Und der Jan Frodeno hat ja die Chance, jetzt das Triple klar zu machen und der Mark Allen, der hat sogar 5 hintereinander gewonnen. Genau. Gut, ob das jemals irgendjemand schaffen wird, das wage ich persönlich zu bezweifeln. Auch ein Ausnahmeathlet wie Jan Frodeno, glaube ich, weiß ich nicht. Also kann man sich jetzt kaum vorstellen, dass irgendjemand 6-mal den Ironman gewinnt. Ich glaube, wenn du 3-mal den gewinnst, ich meine, vor allem, ne, wenn es sollte, es Jan Frodeno das dieses Jahr auch gelingen, dann ist das wirklich das 3. Mal hintereinander. Das ist auch schon wirklich ja, mehr als aller Ehren wert. Das ist ja wirklich schon sagenhaft. Ja, aber 6-mal, das ist natürlich schon heftig. Ne? Ja, ich finde auch, du musst auch bedenken, heutzutage, ich weiß nicht, wie es früher war, aber heutzutage sind die auch mit einem entsprechenden Alter, wenn sie anfangen, unter die Top 10 zu kommen. Ne? Also, Gut, die Leistungsdichte ist ja auch heutzutage eine ganz andere wie früher. Ne? Es gab ja früher auch super Ausnahmeathleten wie Mark Allen oder Dave Scott. Es gab ja noch so den einen oder anderen. Aber ja, also so ist mal so Mitte, Ende 90er wurde die Leistungsdichte dann ja viel, viel größer. Und heutzutage, also du hast vorneweg 10 Leute, die aufs Treppchen kommen können und im Endeffekt liegt es dann wirklich tatsächlich nur an der Tagesform und an der Art und Weise, wie derjenige das Rennen gestaltet. Nur Wetter. Davon hängt es ab. Ja. Ja gut, Wetter ist ja für alle gleich. Ne? Also ich meine wirklich jetzt so... Ja gut, wie du es dann halt verträgst, gerade an dem Tag halt. Ist ja dann halt auch, wenn dann halt dann. Ja, klar. Aber ich meine, weißt du, mir fallen wirklich auf Anhieb 5, 6 Leute, wo ich sage, die können ja auf jeden Fall das Rennen auch gewinnen. Ja. Wobei dazu gibt es auch eine interessante Tatsache, und zwar, um Ironman zu gewinnen, es gab noch keinen Ironman-Gewinner, der vorher nicht auf dem Treppchen stand. Also um den Ironman Hawaii zu gewinnen, musst du vorher auf dem Treppchen gewesen sein. Also es gab keinen, der jetzt irgendwie so das erste Mal auf Hawaii war und das Ding irgendwie gewonnen hat. Beziehungsweise es gab keinen, der jetzt irgendwie ja da jetzt von nix auf beziehungsweise, also ja, um es einfach kurz zu machen, du musst irgendwie aufs Treppchen gekommen sein. Ja. Um jetzt da, ich will jetzt da gar nicht drum herum reden. Also, ne, also du musst da jetzt wirklich ja. Dass, wenn man sich so die Ergebnisse der letzten Jahr oder überhaupt die Geschichte des Ironmans anschaut, dass ja, dann man die Gewinner vorher entweder zweite, dritte ja. Oder außer Gordon Haller, der ist von vornherein direkt aufs Treppchen gekommen. Naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Was ich aber allerdings jetzt überlege, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt keinen, der jetzt nach Hawaii gekommen ist und es gewonnen hat. Aber ich meine, das war so bei der Chrissy Wennington. Ich glaube nicht, dass sie mal Zweite oder Dritte war. Ich glaube, sie hat es wirklich. Sie hat war. Moment, ich muss mal gerade mal schauen. Sie kam 2007, war sie das erste Mal auf Hawaii. Ja, wenn es da das erste Mal war, dann hat sie auch gewonnen. Dann hat sie auch wieder gewonnen, genau. Und 2008, 2009 wieder. Warte mal, lass uns mal schnell gucken. 2011 dann nochmal. Da, genau. Also sie hat es viermal gewonnen. Ja. Ja. Also sie war halt auch eine Ausnahmeathletin. Das war also absolut. Also das war sie. Du musst dir mal vorstellen, die war bei Challenge Road. Ich weiß nicht, war 2010. Da war sie insgesamt unter den Top 10. Insgesamt Männer und Frauen war sie unter den Top 10. Also du musst dir vorstellen, wie viel Männer sie hinter sich gelassen, Profi hinter sich gelassen hat. Ja, so absolut eine Top-Athletin. Ja, was aber sie war tatsächlich, wollte ich nur einbringen, zwischen 1978 und 1993 waren nur Amerikaner auf dem Treppchen, beziehungsweise haben gewonnen, und so in den 90ern erst ging es los, dann kamen halt auch mal vereinzelt mehrere andere aus anderen Nationen dazu. Der erste Deutsche, der es gewonnen hat, weißt du es? Thomas Hellriegel, 97. Genau, 97. Ja. Der ist davor, 96, 95, jeweils Zweiter geworden. Ja. Das war auch das Jahr, wo ich wirklich bewusst Ironman Hawaii wahrgenommen habe. Oder ich sag mal, wo ich mich wirklich dafür interessiert habe und den auch bewusst geguckt habe. Also man hat das immer wieder mal mitbekommen, ne? Ironman Hawaii, aber so richtig bewusst wurde mir das dann halt 97. Das war auch auf jeden Fall das Jahr der Deutschen. Wie gesagt, Hellriegel Esther, Jürgen Zeck wurde in dem Jahr Zweiter und Lothar Leder Dritter. Genau. Ja. Der Lothar Leder, der auch hier... Ja, also er war wirklich jemand, den ich das vom Herzen gegönnt hätte, dass er mal das mal gewinnt, weil er war ja früher die Rakete, ne? Im Ende der 90er Jahre war wirklich der Ausnahmeathlet hier in Deutschland. Also der hat wirklich, das ist auch der erste Mann, der unter 8 Stunden geblieben ist beim einen Ironman. Und 99, das wäre fast das Jahr vom Lothar Leder gewesen. Der war auf der Radstrecke in Führung liegend, wurde er disqualifiziert. Ihm wurde vorgeworfen, dass er das Windschatten eines Pressefahrzeugs genutzt hat. Und er wurde disqualifiziert. Und in diesem Jahr wäre das Jahr gewesen, wo er wirklich an den Sieg wirklich am nächsten war. Und ja, leider nie Hawaii gewinnen können. Ja, wirklich schade. So von unserer Standpunkt aus würde ich auch sagen, also ich hätte es auch natürlich gegönnt. Ich meine, wir haben ihn ja auch schon mal getroffen hier beim Licher Triathlon, mehrfach sogar. Und auch so ein Typ, der bodenständig und auf dem Boden halt auch geblieben ist. Und obwohl du Dritter beim Ironman Hawaii geworden bist, also das... Ja. Ich meine, im Endeffekt, Dritter beim Ironman Hawaii, ja, das ist halt... Ich sag mal, wenn du jetzt so ein bisschen so deine Karriere passieren lässt, ist das halt auch ein Riesenerfolg eigentlich. Wie viel? Klar, ich meine, der hat ja auch viele Irons gewonnen, ne? Also wie gesagt, Rot, Frankfurt, ja, also unzählige Ironmans hat er wirklich gewonnen und der erste Mann um 8 Stunden, also ganz klar auch im Triathlon ein Ausnahmeathlet. Ja. Er stand ja auch sehr oft auf Treppchen, ja, also er war ja, ich glaube, 2 oder 3 Mal war der Dritter, also ja, ein ganz guter Mann. Also das erste Mal, ich wollte dich auch fragen, wann du das erste Mal bewusst Ironman Hawaii. Ja, das war auf jeden Fall 97. Ja. Also mein erstes Mal, ja. Ich auf jeden Fall nochmal die Jahre davor, weil war ich ja eigentlich schon so mehr oder weniger im Ausdauersportbereich und habe mich halt dafür interessiert. Aber ja, man hat halt so von Ironman gehört und man hat irgendwie mal sich mal was im Fernsehen angeschaut, ohne jetzt eh großartig die Leute zu kennen, weißt du? Aber so der Zieleinlauf von Thomas Hellriegel, der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Den habe ich immer noch vor Augen, wie er mit der deutschen Fahne in der Hand da durchs Ziel läuft. Ja, mein erstes Erlebnis, beziehungsweise das erste Mal, wo ich bewusst geschaut habe, war 2005 mit Faris Al-Sultan, wo er gewonnen hat. Da habe ich ihn auf jeden Fall die Daumen gedrückt und ja, das weiß ich auch noch. Er ist, glaube ich, immer auch mit bayerischer, zumindest bei seinen Ironman-Siegen ist er immer mit seiner bayerischen Flagge durchs Ziel gelaufen. Ja, und halt natürlich dann die Jahre danach, 2006 und mit Norm Stadler und dann natürlich die. Ja, da gab es auch sehr viele. Chris McCormack gab es sehr viele Auseinandersetzungen. Ich glaube, Faris Al-Sultan und Chris McCormack waren nicht gerade die größten Freunde. Ja. Da haben sich da schon ziemlich gebettelt. Ja. Das war wirklich sehr, sehr interessante Zeit. Auch jetzt so die Jahre. Ja, 99, 2002, 2003, da war, also für mich war da der Ausnahmeathlet der Peter Reed, der Kanadier. Also den habe ich auch sehr gemocht. Ich habe, also die Art und Weise, wie er die Rennen gestaltet hat, fand ich sehr cool. Der hat, glaube ich, 98 hatte das erste Mal das Rennen gewonnen, ein Jahr nach Thomas Hellregel. Und dann auch nochmal, also ich glaube, der hat dreimal das Rennen gewonnen. Stand aber auch mehrmals auf Treppchen. Zweiter, dritter Platz hat er auch mehrmals erzielt. Aber früher eigentlich auch sehr guter Marathonläufer, hat sich dann im Laufe der Jahre dann wirklich so ein Überbiker entwickelt. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, den zuzuschauen. Ja, wenn wir schon mal auch bei Leuten sind, denen man es gönnen würde, beziehungsweise denen ich es immer gegönnt habe und ich jetzt bis jetzt immer noch gegönnt, für 2015 ist er ja noch Zweiter geworden, überraschenderweise, ist Andreas Rehlert. Ja. Der ist so oft Zweiter geworden, dreimal, glaube ich. Dreimal Zweiter, ja. Der wie Lothar Leder, er hatte, warte mal, lass mal schauen, 2010, hat Chris McCormack gewonnen, da ist der Rehlert Zweiter geworden und er hatte das Rennen gewinnen können. Der Chris McCormack ist halt ein ziemlich schlauer Fuchs, ne? Der hat einen Rehlert irgendwo an der Verpflegungsstelle, der hat sich irgendwie verpflegt und McCormack hat ihn überholt und da hat ihn und so beschleunigt, dass er ihn nicht mehr einholen konnte, aber der Rehlert, der lag da wirklich sehr, sehr lange in Führung. Hatte eigentlich auch schon einen großen Vorsprung vom Fahrrad und ja, das war wirklich auf den letzten paar Kilometern hatte McCormack ihn überholt und da war leider für Rehlert nichts mehr drin. Aber da auch so ein Jahr, wo ich mir gedacht habe, ja, genauso mit Lothar Leder. Ich meine, der Rehlert ist zwar ins Ziel gekommen, aber er hat einfach jetzt drauf gehabt. In dem Jahr hat er es wirklich drauf gehabt, Hawaii zu gewinnen. Da war der dem Sieg am nächsten. Ja, was ich auch halt interessant finde, ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass bis 93 fast aber nur Amerikaner gewonnen haben. Das hat sich ja mittlerweile so gewandelt. Man sieht eher selten dann nochmal auch überhaupt Amerikaner auf den Treppchen. Ja. Also der letzte war 2014 Ben Hoffman, dazwischen wieder fast gar nichts. Ne? 2009 Chris Leighton. 2002 ist der letzte Sieg. 2002, 2001 von Tim de Boom. Auch ein sehr guter. Aber seitdem. Tim de Boom. Ja. Seitdem passiert da nichts. Ben Hoffman und auch Timothy O'Donnell sind auch zwei Athleten, die auch am Samstag dabei sind. Und gerade was Ben Hoffman angeht, ich traue ihm einiges zu, sagen wir mal so, aber dazu kommen wir ja gleich. Genau, wollte ich sagen, dazu kommen wir noch gleich. Lass uns mal ganz kurz nochmal über die Frauen sprechen, beziehungsweise die Nation, die sehr hervorsticht bei den Frauen, ist halt die Schweiz. Ne? Also ja, so viele Schweizerinnen, wie hier gewonnen haben, das ist ja schon echt krass. Also Natascha Bademann hat, glaube ich, sechsmal gewonnen. Dann Daniela Rief ist aktuell, sag ich mal, das Maß aller Dinge, obwohl es, ich glaube, dieses Jahr ein bisschen schwer wird für sie. Ja, dann haben wir noch hier die Caroline Steffen. Schäfer, Steffen, ja. Die es genau. leider nicht geschafft hat, aber Zweite geworden ist. Und ja, also da ist halt auch sehr stark. Und welche Nation, ich meine allgemein neben den Deutschen, glaube ich, sehr, sehr stark ist im Triathlon, zumindest momentan, beziehungsweise in den letzten Jahren, das sind natürlich die Australier. Bei denen ist das ja auch ganz, ganz groß geschrieben. Und sieht man ja, die Miranda Carefrey hat auch schon 3 Siege auf dem Buckel. Letztes Jahr ist sie Zweiter geworden. Also da. Ja, dieses Jahr ist sie nicht dabei, ist Mutter geworden dieses Jahr. Ja, und nimmt Pause. Eine sehr starke Läuferin. Ne? Also die läuft wirklich Zeiten von 2,50 Marathon beim einen Ironman, wohlgemerkt. Ja, die hat auch die letzten, also die 3 Rekorde hält sie ja. Also Platz 1, 2 und 3 hält sie 2014 mit 2,50, 27, dann 2,50, 39. Also sie hält da das. Das Tempo sehr konstant kann sie über Jahre halten. Wenn sie also wirklich sehr eine wirklich insgesamt sehr ausgeglichene Athletin, aber eine hervorragende Marathonläuferin. Ja. Wenn so, ich sag mal so, wenn, also ich sehe ja jetzt hier die Ergebnisse, die Rekorde, sage ich mal, auf den jeweiligen Strecken, und wenn du bei den Radfahrern guckst, die Carina Thürig aus der Schweiz auf 1 und 2 und auf 4 kommt sie nochmal, dann Caroline Steffen auf 6, dann nochmal Carina. Also da bei den Radfahrern beherrschen fast komplett die Schweizerinnen diese Tabelle. Also anscheinend alles sehr starke Radfahrerinnen. Ja, das liegt dann irgendwie in den Genen, das stimmt schon. Bei den Männern, das sind halt die Deutschen vorne, ne? Beim Radfahren ist es der Norman Stadler 2006, 4:18, 23, das besteht nach wie vor. Im Laufen Patrick Lange letztes Jahr 2:39, 45, den Rekord von Mark Allen von 89 gebrochen. Und beim Schwimmen ist es mal ausnahmsweise kein Deutscher, sondern der Amerikaner Lars Jorgensen. 46, 41. Jan Silversen war aber sehr nah dran, bis auf 19 Sekunden, 46, 50. Nee, 9 Sekunden. 9 Sekunden, sorry. Mathe nicht mein Fach. 2003 war wirklich sehr, sehr nah dran. Der Rekord von Lars Jorgensen, der besteht auch schon sehr lange, von 98 ist der. Davor 95 hat er auch schon mal einen aufgestellt, da war der 30 langsamer, 46, 44, dann hat er sich nochmal um die 30 Sekunden verbessert. Also es war wohl damals ein sehr, sehr guter Schwimmer. Ja, ja, da könnten wir eigentlich auch Fass wieder aufmachen, dass jemand, der im Schwimmen Rekord also die 10, oder Moment, ja, die 10, die hier aufgelistet sind, keiner von denen hat einen Ironman gewonnen. Nee, das nicht, aber ich muss dir sagen, dass, ein Schwimmer hat natürlich, wenn du nur ein starker Schwimmer bist und jetzt irgendwo schwächelst, dann hast du es grundsätzlich beim Ironman schwer. Aber beim man musste halt gucken, wie der Lars Jorgensen sonst so abgeschnitten hat, das weiß ich jetzt nicht. Was aber Tatsache ist, dass wenn du auf Hawaii die erste Gruppe nicht erwischst, dann hast du keine Chance, Ironman zu gewinnen. Denn, beziehungsweise wirklich, ich glaube, da ist der Sebastian Thiemle 2014, ne, hat er ja gewonnen, Ausnahme. Aber ich glaube, selbst in diesem Jahr ist das, glaube ich, sein einziges Jahr, wo er unter 50 Minuten beim Schwimmen geblieben ist. Sonst schwimmt er so 50, 52, irgend sowas um den Dreh. Aber das war das einzige Jahr, wo er 49 noch was geschwommen ist. Und da hat er wahrscheinlich noch irgendwelche, waren wahrscheinlich die Abstände auch nicht so groß, weil ansonsten musst du schon auf Hawaii ein guter Schwimmer sein. Weil die erste, um jetzt irgendwie, weißt du, so weil der ersten oder der ersten Gruppe oder den ersten Radfahrern nachzufahren, die Zeit aufzuholen, ist auf Hawaii sehr, sehr schwer. Ne? Und die Zeit, die du da verlierst und die Energie, die du dafür aufwendest, die kriegst du nicht wieder. Ne? Also die Bedingungen müssen da so mörderisch sein. Also die Energie, die kannst du nicht mehr aufholen. Ja, das hört man immer wieder. Ich wollte es eigentlich gerade sagen, dass er die Keenness geschafft hatte einmal, aber ich glaube, da hat er auch alles, wirklich alles auf diesen Sieg ausgelegt, dass er das... Gut, das tut er ja jedes Jahr, aber ja. leider sind ja, ist das Schwimmen seine Schwäche und das muss er jetzt irgendwie in den Griff kriegen, wenn er jetzt noch irgendwie Hawaii gewinnen will, was ich ihm auf jeden Fall gönnen würde. Man muss halt aber auch dazu sagen, dass es wirklich tagesformabhängig ist bei auf Hawaii. Also wenn du da wirklich deinen Sahnetag erwischt, dann wie auch dieser Bassakine, dann schaffst du es nämlich auch in der zweiten Gruppe, sag ich mal, dann noch zu gewinnen. Da hat er auch auf 2014 mit 4:20 den Rekord, seinen Rekord aufgestellt. Also ist nochmal 2 Minuten langsamer als Norman Stadler, aber trotzdem drittschnellste Zeit aufs Radfahren gesehen. Gut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter, oder? Jetzt hier so ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Jetzt können wir ja so langsam mal auf unser Tipp für Hawaii, beziehungsweise was wir so denken, wie das Rennen verlaufen könnte. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wir haben uns ja sehr, sehr eingelesen. Wir haben uns mal hingesetzt und mal so ein bisschen die Athleten angeguckt, was sie in die Saison so alles gerissen haben. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Schwimmen, oder? Ja, so wie es gehört beim Triathlon. Genau. warte mal ganz kurz. Ja. Alles klar, also Schwimmen. Eigentlich einer der besten Schwimmer überhaupt ist der Andy Potts. Eigentlich geht kein Weg an ihm vorbei als ehemaliger Olympiaschwimmer, würde ich mal behaupten. Aber es gibt einen neuen aufstrebenden Stern im Schwimmhimmel, den Josh Amberger. Ja. Zu Andy Potts muss ich aber sagen, der hat seine Taktik geändert. Ja, also beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er jemals beim Schwimmen es drauf ankommen ließ. Er hält sich da taktisch sehr klug und er verschwendet da halt keine Energie. Kommt natürlich in der ersten Gruppe mit raus. Ich glaube aber, der Josh Amberger ist ein anderer Typ. Der gibt einfach, was er hat. Ne? Das wird beim Schwimmen so sein, genauso wie beim Radfahren. Ich schätze, der wird lange vorne sein. Ich glaube auch, dass der als erste vom Rad kommt und ich glaube nicht, dass er lange auf der Marathonstrecke als Erster bleibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall entweder, je nachdem, gibt es eine Gruppe oder, ne, oder nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er entweder in der ersten Gruppe ist oder wie gesagt ganz erstmal mit einem klitzekleinen Vorsprung alleine auf die Laufstrecke geht. Gut, dazu muss man auch sagen, der Andy Potts ist natürlich auch jetzt 40 Jahre alt, der hat schon ein paar Jährchen. Der Josh Amberger, der ist halt 28, ne? Der ist halt genau. einer der Jüngeren. Sein erster Ironman auf Hawaii. Genau. Und ich würde mal auch sagen, meiner Meinung nach, wenn wir schon mal von ihm sprechen, er ist halt auch kein schlechter Radfahrer, ja. Und ich denke, er kann. Deshalb sage ich ja, der wird auch wahrscheinlich entweder sich in der ersten Gruppe halten oder er kommt ganz alleine auf die Marathonstrecke. Ja. Ja, gut. Mein Tipp für ihn ist wirklich als erstes raus und dann weiter geht's aufs Rad, so lange wie möglich vorne wegfahren, weil seine Probleme liegen halt beim Laufen und Hawaii bzw. Ironman an sich ist es halt, wenn du da Defizite hast, wenn die Weltbesten da sind, dann wird es sehr schwer. Übrigens, Josh Amberger ist natürlich Australier, wollte ich nur dazu sagen. Australier, genau, hat dieses Jahr den Ironman in Cairns gewonnen. Cairns ist hier eine sehr bekannte Stadt. Ja. Kennst du? Da lebte ich mal eine Zeit lang. Genau, und er hat dieser dort den Ironman gewonnen. Und ich bin wirklich auf ihn gespannt. Also, ja. Ich hege da gewisse Sympathien für starke Schwimmer und das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall als einer der Ersten, wenn nicht der Erste aus dem Wasser rauskommen. Hängt natürlich davon ab. Ja? Ja, erzähl. Hängt natürlich davon ab, ob es beim Schwimmen wirklich eine kleine Gruppe gibt oder ob da sich vielleicht ein, zwei Leute absetzen können, aber so oder so gehört dann dazu. Ja, also mein Tipp auch, ich habe mir das hier aufgeschrieben, er kommt als erster aus dem Wasser in einer kleinen Gruppe mit Andy Potts und das Triple komplettiert Jan Frodeno. Aber Ah, ich könnte mir vorstellen, also letztes Jahr kamen 12 Leute aus dem Wasser zusammen. Da war natürlich Frodeno auch dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr ähnlich sein wird, weil es gibt ja so einige gute Schwimmer. Und ja, wie gesagt, je nachdem, wie es halt, wenn der Amberger sieht, okay, ich kann mich jetzt nicht absetzen, dann bleibt er sitzen in der Gruppe. Ansonsten wird er sein Glück alleine probieren. Hast du beim Schwimmen noch jemanden auf dem Zettel? Also jemanden, der Auf vielleicht noch ein jeden Fall bisschen immer heraussticht? Frodeno. Ja, Aber aber auf jeden Fall Frodeno, Frodeno. ja. Ja, Also also wie ich schon der wird dabei sagte. sein. Der wird dabei sein. Ja. Aber Frodeno ist halt, sag ich mal, einer, der jetzt nicht seine Stärken im Schwimmen an sich hat, sondern allgemein, und der ist halt taktisch sehr, sehr klug und auch geschult und erfahren genug, dazu wissen, dass es einfach nur reicht, Achter oder so zu sein, aber Hauptsache die Konkurrenz ist vielleicht so Minute weg oder sowas. Da weiß er ganz genau hier, ich nach dem Wechseln, da kasche ich mir sofort. Ja. Und halt wichtig für Frodeno ist, denke ich mal, auf seinen größten Konkurrenten so viel wie möglich, also Platz, so viel Zeit wie möglich auf seinen größten Konkurrenten. Und das ist natürlich Sebastian Kienle. Wenn nicht jemand anderes einen Sahnetag hat, aber jetzt auf dem Papier selber. Kienle ist halt als nicht so guter Schwimmer verschrien und aber er führt halt aber auch die Kona Pro-Rangliste an vor Jan Frodeno. Von daher, ja, ich denke, Jan Frodeno ist halt sehr gewarnt vor ihm. Ja, also wer mir da jetzt nochmal so spontan einfällt und der auch schon mal Hawaii gewonnen hat, ist auch Pete Jacobs, noch ein Australier, auch in meinen Augen guter Schwimmer, der dabei sein könnte, wenn er einen guten Tag hat. Ja, also Ben Hoffmann, auch ein sehr ausgeglichener Athlet, der auf jeden Fall irgendwo mit rauskommen wird. Und Platz 3 in der Kona-Rangliste. Also der hat sich knapp hinter Frodeno. Zu Pete Jacobs, Australier, wohlgemerkt, wollte ich nochmal was dazu andeuten, beziehungsweise nicht andeuten, sondern was dazu sagen. Denn Peter Jacobs hat, ja, ich glaube, verletzungsbedingt nicht viele Rennen machen können. Aber er hat durch die 5-Jahres-Regel, dass ein Sieger, also ein Sieger in den 5 Jahren muss nur ein Ironman gefinisht haben, dann ist er direkt qualifiziert. Ja, Genau. weil in der Kona-Rangliste ist er ja, zwar hier auf 11, aber in der Rangliste selber ist er 219 dann mit 10 Punkten. Aber wie gesagt, durch dieses Dadurch, dass er gewonnen hat, dadurch einmal ja. gewonnen hat, in den letzten 5 Jahren Hat ist er er noch mehr. quasi. Wo, weißt du zufällig, wo der gestartet ist, wo der gefinisht hat? Ich weiß gar nicht, also ich muss sagen, also Pete Jacobs hatte ich dieses Jahr gar nicht so auf dem Radar, der hat sich so ziemlich bedeckt gehalten. Weißt du das zufällig? Ich finde das gleich mal raus. Ich habe das Okay. sogar gelesen, aber ja, egal. Machen wir weiter. Ich streue das gleich ein. Gut, ja, wer auf jeden Fall so etwas, ja, oder etwas Schwierigkeiten haben wird, ist auf jeden Fall Sebastian Kienle. Ne? Auf jeden Fall ein Podiumskandidat, setzt aber da auf jeden Fall auf seine Stärke auf dem Fahrrad. Ist das zum einen und zum anderen ist da einer, den sehr viele auf der Liste haben. Der eine oder andere tippt ihn sogar als Ironman Hawaii-Gewinner, ich nicht, weil, wie gesagt, die Regel, das wäre wirklich eine Ausnahme von der Regel und das glaube ich nicht. Lionel Sanders, auch ein sehr, sehr starker Radfahrer und auch sehr starker Marathonläufer. Also, ich glaube, mit denen will Frodeno und Kindle nicht auf die Marathonstrecke gehen, weil der Typ, der kann echt beißen, der kann sich quälen, wie sonst was. Ich meine, können die anderen auch, aber. Ich glaube, wenn er in die Position ist, dann kann wirklich alles passieren. Aber ich persönlich sehe ihn da nicht. Wie sieht es bei dir aus? Lion Sanders, Platz 28 aus Kanada. weil die Nazis. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Radfahrer. Und wenn der. Habe ich gerade gesagt. Ja, ja, ich wollte auch was. Ich wollte halt nur. Dadurch denke ich halt, dass er, wenn er und der Kienle zusammen rauskommen, dass die beiden sich so pushen werden, dass die wirklich dann vorderfahren können. Das, was du gerade sagst, ne, das ist, wenn man so ein bisschen durch die Foren durchliest und so weiter, dann ist das. Habe ich nicht gemacht. Die gängigste, ja, aber das ich meine, wenn du so ein bisschen in Triathlon drin bist und so, das ist so das, was die in ersten Linie so in den Kopf kommt. Kindle und Sanders kommen, ja, so ziemlich zeitig aus dem Wasser raus. Ich glaube, der Kindle ist sogar noch ein Tick schneller als Sanders im Wasser, aber da dürften irgendwie so was weiß ich, 1, 2, 3 Minuten dazwischen sein. Und ich schätze mal, dass sie schnell zusammenfinden auf dem Fahrrad. Ob sie dann wiederum eine gemeinsame Sache machen, das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob Kindle mit ihm laufen will. Der Kindle hat schon bei ein paar Halb-Ironmans ist er mit Sanders auf die Laufstrecke gegangen und immer den Kürzeren gezogen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, also ich denke, Lionel Sanders, der wird das, also wenn es hart auf hart kommt, wird er den Leuten, wird er die alle platt machen im Laufen, wenn sie jetzt nebeneinander laufen sollten. Ich meine, ich wünschte mir, dass das, dass der Marathon irgendwie, weißt du, dass die wirklich, dass da wirklich ein Kampf ist, dass da wirklich einige Athleten dicht beieinander sind, dass die Abstände nicht so groß ist, weil das würde dann halt dazu führen, dass die Marathonzeiten schneller sind, weil ich meine, Frodeno, weißt du, der gewinnt einen Ironman mit einer 2,50er-Zeit. Ne? Und ich meine, er kann schneller. Ich würde ihn gerne mal schneller laufen sehen. Ich meine, er muss ja in dem Sinne nicht. Ne? Er liegt ja vorne, er weiß, er hat so und so Vorsprung. Also er muss ja nicht bis ans Äußerste gehen. Wenn da so ein Patrick Lange oder ein Hoffmann oder ein Lionel Sanders mit von der Partie sind und klein Vorsprung oder Rückstand haben, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Dann traue ich den Frodeno wirklich so eine Patrick Langer Zeit zu. Deutlich. Auf jeden Fall, also, ja. Was ich noch sagen wollte zu Sanders übrigens, ist mir nämlich ganz wichtig, er ist 29 Jahre alt, also auch ein sehr junger Kerl und der will es natürlich wissen, gerade im Laufen. Stimmt. Und ich würde sagen, wenn du jetzt das so ansprichst, von wegen Frodeno gibt schon alles, aber kontrolliert das Rennen halt. Das ist ja das eigentlich, was du damit sagst. Ist natürlich klar. Ich meine, im Endeffekt, der ist ja, wenn du jetzt Vollgas gibst und dann irgendwann dich überpaced, ja, und dann brichst du ein, hast du auch nichts davon. Aber ich denke mal. Das hatte Sebastian Kienle letztes Jahr erfahren. Ja. Er lief ja zusammen mit Frodeno bis zum Halbmarathon und dann ist er mehr oder weniger geplatzt, ne, weil dann lief ihm der Frodeno davon. Beziehungsweise er ist vielleicht nicht geplatzt, aber ich glaube, das war ein Fehler von Sebastian Kienle. Ich meine, wir haben natürlich leicht reden jetzt hier. In der Wettkampfsituation sieht das alles anders aus. Aber wäre Kindle eigene Pace gelaufen, dann hätte vielleicht hinten raus noch ein bisschen mehr Körner gehabt. Weil ich glaube, dadurch, dass er versucht hat, mit Frodeno zu laufen, ich glaube, der Frodeno ist ein Tick schnellerer Läufer, obwohl der Kindle auch ein guter Läufer ist. Aber ich glaube, der Frodeno doch ein Tick schneller. Und weißt du, der hatte da, glaube ich, jetzt nie so viel Mühe wie Kindle, da jetzt irgendwie diese Pace zu halten und ihm einfach irgendwo beim Halbmarathon dann halt weg. Ja, denke, dass, wenn wir mal beim Frodeno bleiben, dass wenn er will ja und als erster unter 8 Stunden auf Hawaii laufen und ich denke, das wird er halt so dann auch angehen. Solange er vor dieser Zeit läuft, wird er das so. Ja, weil ihm das nicht so wichtig ist wie der dritte Sieg, ne? Das hat er ganz klar gesagt in einem Interview. Ja, klar. Ich meine, wenn du vor dieser Zeit bist, dann gibst du halt auch alles. Ja, um dann sag ich mal vielleicht, wenn du siehst, ja, es ist noch, was weiß ich, ein Halbmarathon bis dahin und ich kann noch und ich bin noch vor der Zeit. Und das sehen die ja auch, die kriegen ja die Zeiten mit. Und dann wird er dann, denke ich mal, sein Potenzial schon ausschöpfen. Aber wenn du halt siehst, es wird knapp, dann gehe ich lieber auf den Sieg. Okay. Wobei, also ich wünschte mir, und ich glaube schon, dass dieses Jahr die Abstände auf der Marathonstrecke viel kleiner sind als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren sie schon ziemlich eng beieinander, ne? Mit dem Patrick Lange, der von hinten aufkam, wie heißt nochmal der Amerikaner? Ben Hoffman. Ben Hoffman war auch dabei, der wurde am Ende Vierter, von Lange überholt, dann Kindle und Frodeno vorne mit gerade mal 4 Minuten Vorsprung. Also die Abstände waren jetzt nicht so groß, aber ich wünschte mir, dass wir wirklich so irgendwo so ein, weißt du, wirklich so Sekundenabstände, das wäre schon cool, weil dann würden die Jungs wirklich bis ans Limit pushen. Haben gar keine andere Wahl. Ich würde sagen, wir kommen mal langsam wieder zurück aufs Radfahren, weil darüber haben wir eigentlich so gar nicht wirklich gesprochen, bevor wir das ganze Rennen so ein bisschen besprechen, beziehungsweise unser Fazit abgeben. Ich will nur mal zu dem Peter Jacobs jetzt was dazu sagen, weil ich habe dummes Zeug gequatscht. Ne? Im Endeffekt, die Regel habe ich mir jetzt mal rausgeholt, ist ein Hawaii-Sieger ist durch die 5-Jahres-Regel qualifiziert. Innerhalb von 5 Jahren ist ein Ironman-Hawaii-Sieger fix qualifiziert, muss allerdings ein Ironman finishen innerhalb der einjährigen Quali-Periode. Hast du doch gesagt. Ja, ich meine, gut, vielleicht dann war das, ich habe gedacht, ich hätte gesagt, er muss einen gewinnen. Er muss nur qualifizieren. Finishen, ja. Gut. Ja. Weil ich habe alles gesucht, wo hat er denn gewonnen? Ich hatte halt so gedacht, aber er ist Dritter bei Ironman Cairns geworden. Ah, war der auch in Cairns? Ja. Okay. Den hat er als Dritter sich qualifiziert. Ja, gut, Radfahren. Also ich denke mal, meiner Meinung nach, nach der Wechselzone wird der Josh Amberger weit, also vorne sein erstmal. Ein Stückchen vor den anderen in die Pots und Kohorten, wer dann noch so dabei sein sollte, werden, denke ich, schnell beim Radfahren ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Wobei, da möchte ich mal einwerfen, also es gibt ja wirklich mittlerweile Kanonen, ne, auf dem Fahrrad. Also das Radfahren, das könnte wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden, je nachdem, wie sich das Rennen gestaltet. Aber du hast da so Leute wie gesagt, Kindle und Sanders, ja, die da so ziemlich an der Spitze des Radfahrens, was das Radfahren angeht, stehen. Ne? Dann hast du auch so einen interessanten Mann wie Cameron Worth, der jetzt zum ersten Mal auch auf Hawaii ist. Und früher Radfahrer bei Team Sky war, mit Chris Froome trainiert. Der dürfte auch da jetzt irgendwo ein Wort mitspielen. Cameron Wurf ist Australier, gell? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob der Australier ist. Ich meine schon mal. Okay, red weiter, ich google das. Boris Stein, der Deutsche, der letztes Jahr Siebter geworden ist, auch letztes Jahr die schnellste Zeit gefahren ist. Den schätze ich persönlich, ist mein sozusagen mein Dark Horse für dieses Jahr. Das Problem ist halt, der Boris Stein ist halt kein starker Schwimmer. Je nachdem, wo er aus dem Wasser rauskommt, er hat sich ja 2015 war der 10., letztes Jahr war der 7. Ich traue ihm auf jeden Fall Top 5 zu, wenn er nicht zu großen Abstand beim Schwimmen hat. Also ich habe übrigens, ja, Cameron Wurf ist Australier. Ich habe bei Boris Stein mir vermerkt, aka Kienle-Klon. Schwimmflop, Bike-Top. Für ihn wird es halt wichtig sein, denke ich mal, seine Vorjahres-Siebtplatzierung zu verbessern, meiner Meinung nach. Beziehungsweise zu halten. Ja, ja, also ich habe ihn bei mir auf Top 7, also dass er so wieder Siebter einläuft, denke ich mal, vermerkt. Also wer auf jeden Fall mit dabei ist, ist klar, ist Frodeno. Ben Hoffman ist beim Radfahren in meinen Augen auf jeden Fall dabei. Ich möchte jetzt mal einen Namen einwerfen, wo wir uns auch schon öfters darüber unterhalten haben. Nick Kastelein, genau. Der Trainingspartner von Jan Frodeno, der das erste Mal auf Hawaii ist. Mhm. Er hat einen Ironman in der Schweiz gewonnen. Genau, in Zürich, glaube ich, war es. Und der hat sich immer gesteigert. Der ist, glaube ich, einmal davor, ist er ein Ironman in Barcelona gelaufen, oder Ironman 70.3 in Barcelona, meine ich, gewesen. Da ist er Zweiter geworden, hinter Frodeno. Und davor hat er auch noch mal einen gemacht. Ich glaube, in Malaysia, da ist er Dritter geworden. Also quasi immer gesteigert, bis er einen gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mann. Und den sollte man auf dem Zettel haben. Und neben Josh Amberger für mich, Josh Amberger und Nick Kastelein, die zwei, die für mich für Furore sorgen werden. Und ja, ich meine, wir sehen sie auf 4 und 5, meiner Meinung nach. Oh, interessant. Ja, so viel sehr, war dazu. Sehr gewagt, sehr gewagt. Ja. Ja, also in meinen Augen spielt auf High spielt da wirklich so die Erfahrung eine sehr große Rolle. Deshalb ist es, ich wünschte den beiden Top Ten auf jeden Fall, vor allem die Kastelein. Da hat ja Jan Frodeno quasi als jemand, ne, mit dem er jeden Tag trainiert, der ihm Tipps gibt, das ist natürlich schon von großen, großen Vorteil. Ja, aber ich glaube, wenn er in die Top 10 kommt, dann hat er wirklich schon sehr, sehr viel erreicht. Ich weiß gar nicht, wie der so im Schwimmen ist. Ich glaube, er ist halt so ein Allround-Athlet, der jetzt irgendwie so insgesamt gut ist, aber nirgendwo so richtig herausragend. Der Kastelein? Ja. Ja, das sagt man den schon raus. Der ist sehr ausgeglichen. Ja, ja, ne? Ich hab mir ja die Triathlon-Zeitung gekauft, mal wieder. Mhm. Und da ist er nämlich auch drin, also der Favoritencheck drin. Und da hat er bei Schwimmen 4 von 5, beim Radfahren 4 von 5 und Laufen 4 von 5. Nur bei Routine, was sie darunter verstehen, weiß ich nicht ganz. Naja, das ist die Erfahrung halt, ne? Ja, aber ich meine, Kienle hat da 5 und Frodeno hat da 4. Also okay, dazu sage ich jetzt mal nichts. Wer einmal gewonnen hat und wer zweimal. Ja, gut. Also das ist, ich denke, Nick Kastelein wird sich beim Radfahren so weit wie möglich nicht verausgaben wollen und dann noch einen guten Marathon zu laufen. Worüber wir aber noch gar nicht gesprochen haben, gut, sind auch vielleicht noch nicht seine zwei Disziplinen, aber ist Patrick Lange. Mhm. Wie schätzt du den ein, gerade in den zwei Disziplinen, die wir jetzt schon gerade durchgesprochen haben? Also Patrick Lange ist kein schlechter Schwimmer, gehört dann schon eher zu den Guten, würde ich sagen. Jetzt war vielleicht nicht zu den Besten, aber zu den Guten. Ich könnte mir vorstellen, dass er in der ersten Gruppe, sollte es eine erste Gruppe geben, damit rauskommt. Allerdings, also dem wird so eine kleine Radschwäche angedichtet. Ich weiß nicht, er könnte, wenn er einen guten Tag hat, könnte er auf jeden Fall mit dabei sein. Und was er halt auf der Marathonstrecke kann, haben wir letztes Jahr gesehen, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Da gehört er auf jeden Fall zu den Besten. Allerdings, er hatte eine Fußverletzung, wenn mich nicht alles täuscht, und konnte vielleicht nicht so trainieren, wie er gehen hätte. Also letztes Jahr dritter Platz. Also wenn es gut für ihn läuft, kommt er aufs Treppchen. Ansonsten eine Top 5 traue ich ihm allemal zu. Aber und Top 10 sowieso, wenn er jetzt irgendwie keine technischen Probleme hat oder ähnliches, dann ist er in der Top 10, aber jetzt Sieg oder so noch nicht. Nee, noch nicht. Aber er kommt ja in Frage für deinen Top 3. Nee, ich meine, er kommt ja in Frage für deinen vom Treppchen, also derjenige, der auf dem Treppchen stand, kann dann den Dings gewinnen. Er stand ja letztes Jahr auf Platz 3, deswegen. Er stand ja auf dem Platz, wie gesagt. Deine Meinung nach er könnte Platz 3 schaffen, aber ich habe den nicht auf meinen Top 3 Zettel. Okay. Gut. Na gut, da bin ich nachher mal gespannt. Wen ich jetzt noch einwerfen wollte, nur mal so, weil er gilt ja eigentlich auch als starker Radfahrer, ist, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Terenzo Bozzone, ja. Aber der hat noch nie was auf Hawaii gerissen. Das stimmt. Ein Neuseeländer, der wirklich, der war früher auf Kurzstrecke unterwegs und wurde auf einer Landstrecke wirklich eine rosige Zukunft vorhergesagt, aber der hat leider noch nichts gerissen auf Hawaii. Und nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, da, das sind so Leute wie Boris Stein oder auch der Nils Frommholt, über den wir jetzt auch nicht gesprochen haben. Sehe ich auf jeden Fall davor. Timothy O'Donnell oder auch Frederik van Leerde, der auch schon mal einen Ironman Hawaii gewonnen hat. Also so Leute, auch Tim Don, Ironman Brasilien-Gewinner, die sehe ich auf jeden Fall weit vorne. Ja. Ja, also ich habe den jetzt gerade auch mal so mit ins Spiel gebracht, weil er ist ja auch in der Trainingsgruppe vom Jan Frodeno mit David McNeame McNamee. oder McNamee und halt Nick Kastelein und Jan Frodeno, die vier trainieren ja auch halt zusammen. Und deswegen, ja, da kann er sich vielleicht noch ein bisschen steigern. Ja gut, ich würde mal sagen, damit das hier nicht so mit dem Radfahren so ausartet, wie denkst du denn, wird das Radfahren am Ende aussehen? Also ich könnte mir vorstellen, dass auch da vielleicht, also ich, der Sebastian Kienle sagte, er will ja was versuchen dieses Jahr, ne, was auch immer das bedeuten mag. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendjemand, dass es vielleicht was, so ein Einzelner reinkommt, ob das jetzt ein Amberger ist oder vielleicht Kienle ist oder sonst jemand, könnte ich mir vorstellen, ja, der wird aber dann ganz schnell auf der Marathonstrecke eingeholt. Ja. Ja, das deckt sich auch eigentlich mit meinem. Ich denke, es ist halt der Josh Amberger, der von vorne weg das da, ja, zumindest sich da mal ein bisschen in Szene setzen will. Und ja, ich denke auch auf der Marathonstrecke wird er dann halt wenig Land sehen und schnell eingeholt werden. Ja, und ich denke halt, dass dann natürlich kurz darauf schon hier die üblichen Verdächtigen wie Kienle, Sanders und Frodeno nicht weit davon entfernt sind. Und ich denke halt auch, dass gerade Sanders diese Saison, er wird es schwer haben, aber er wird eine gefährliche Rolle spielen und viele werden halt auch ein bisschen auf ihn schauen, wie er halt. Da muss ich dir widersprechen. Also bei mir, in meinen Überlegungen, spielt Sanders keine allzu große Rolle. Also ich schätze mal, er wird Top 10 erreichen, wenn er das Rennen schlau angeht. Aber er wird nicht aufs Treppchen kommen, meiner Meinung nach, und schon gar nicht irgendwie um den Sieg laufen. Ich weiß, ich meine, der ist ja ganz klar, ist ein saugeiler Athlet, ja, und wenn man so sein Training sich anschaut und seine Videos, die er online stellt und so weiter, also der Typ, der geht bis ans Äußerste, ne? Und seine Art und Weise zu trainieren, er trainiert ja, was weiß ich, Fahrradfahren zu 99% auf der Rolle, weil er schon ein paar böse Fälle hatte und sagte, nee, ich gehe nicht mehr auf die Straße. Ich fahre nur noch Wettkämpfe auf der Straße, ansonsten trainiert er auf der Rolle und jetzt auch zunehmend das Laufen auch da. Ich meine, ich finde das alles irgendwie ganz cool, aber ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie großartig da wirklich in der Medaillenvergabe eine Rolle spielt. Ja. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er zumindest nicht weit von der Spitze entfernt ist. Das ist so meine Meinung. Aber so ein bisschen so, jetzt mal vom Rennen weggesehen. Ich finde so ein bisschen, der hat was vom, wie heißt er? Neuschwan da, nur mit kurzen Haaren. Ja, ich meine, der Typ hat ja auch eine ziemlich krasse Vergangenheit, ne? Ja. Der ist ein Drogensüchtiger, der jetzt irgendwie kurz vorm Suizid stand. Ja, der so ähnlich geht er jetzt hier so sein Triathlon-Leben nach. Also der geht wirklich bis ans Äußerste, Ja, ne? Also also ich, der reizt das wirklich komplett aus, ja. ja, bei der Recherche habe ich auch ein bisschen mich gerade mit dem auseinandergesetzt, weil viele ja auch ihn sehr hypen, sage ich jetzt mal momentan. Wie gesagt, er ist 29 Jahre alt, also ich denke mal, der wird in den nächsten Jahren auch eine große Rolle spielen, aber ja, wie du auch selber schon sagtest, ich denke nicht, dass er dieses Jahr den großen Sprung schafft, aber ich habe so ein bisschen, wie gesagt, mich mit dem auseinandergesetzt und bei einer Seite habe ich eine coole Überschrift über ihn gesehen, Sex, Drugs in Iron Man. Ja, habe ich schon gesehen, ja. Auf jeden Fall, in der Triathlon-Zeitung ist ja auch ein Riesenbericht zu ihm, den konnte ich mir jetzt leider noch nicht durchlesen, also falls da draußen sich jemand da mal interessiert, so ein bisschen, holt euch die Zeitung, oder ja, Ja, ist halt ein interessanter Typ. Also ja, das muss man auf jeden Fall ihn lassen. Aber ja, also das sind also Leute, die sehr, ich sag mal, angesehen werden. Ja, auch hier der, wie heißt denn der, der jetzt letztens hier den Ötelö gemacht hat. Rich Roll, ja. Der ist ja auch so ein bisschen Alkoholiker und dann auf einmal geläutert und los geht's hier, laufen ohne Ende. Und das sind, ja, vielleicht sind das, ist das dann ihre neue Sucht, aber ja, vielleicht eine etwas bessere Sucht als ja, vorher. Ja. Aber wie gesagt, so Leute polarisieren halt und ja, so Leidensgeschichten hört man ja immer dann, wenn sie sich zum Guten wenden, immer gerne zu, oder? Das stimmt. Ja. Naja, gut. Schauen wir mal. Also wie gesagt, also ich sehe den Lionel Sanders da jetzt nicht. Wir haben ja noch die Form zu besprechen, deshalb lass uns das jetzt irgendwie nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich möchte bei Marat noch einen Namen einwerfen. Ach, der mir jetzt allerdings, vielleicht hast du den jetzt irgendwie vor dir, der Schwede Patrick Nielsen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt auch gerade beim Laufen auf ihn zu sprechen kommen. Erstmal der Jüngste, glaube ich, von allen. Ja, mit 26. Und ja, man sollte ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben, meiner Meinung nach. Ein sehr, sehr interessanter Mann, weil er in Frankfurt Dritter geworden ist. Also das, genau, hat eine neue Bestzeit auf der Marathonstrecke in Frankfurt aufgestellt. Auf jeden Fall ein sehr starker Marathonläufer. Ich meine auch ein sehr guter Radfahrer, der könnte da irgendwo in die Nähe der Top 10 reinkommen. Das traue ich denn auf jeden Fall zu. Aber wie gesagt, in meinen Augen ist Hawaii ganz was anderes wie jedes andere Rennen. Ich meine, ich war zwar leider noch nicht auf Hawaii, auch nicht um Urlaub zu machen oder ähnliches, aber dort muss es ja dermaßen heiß sein und dermaßen schwül sein, dass die Bedingungen, um ein Triathlon zu machen, könnten eigentlich nicht schlimmer sein. Und das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen. Und so aus der Erfahrung und den Ergebnissen muss man wirklich sagen, du brauchst auf jeden Fall mal 1, 2, 3 Jahre, bis du da jetzt irgendwie mit dem Rennen warm wirst und jetzt da so dir ein paar Tricks aneignest, damit du da mit den ganzen Bedingungen klarkommst. Ja, vor allem, wie gesagt, Erfahrung ist da halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Stichwort. Und ja, da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Punkt, den du am Anfang angesprochen hast. Nur diejenigen, die auf dem Treppchen standen, werden irgendwann mal oder könnten einen Ironman gewinnen. Weil ich denke, Patrick Lange hat es letztes Jahr sehr gut bewiesen, dass es Überraschungen geben kann, aber für ganz vorne wird es, glaube ich, mit einer Überraschung, ja, erstmal. Also es wird keine Überraschung geben. Es wird keinen Überraschungsgewinner geben. Das außer es passieren ich halt verschiedene Sachen. Ja, ich meine, jetzt gut, kann da ich muss ja schon viel Namen zusammenkommen. Ja, ich kann noch mal einen Namen reinbringen, der zwar hier schon gefallen ist, aber gerade beim Laufen wollte ich damit ansprechen. Der Nils Formholt. Pech bei Challenge Rot. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass er so Top 10 auf jeden Fall für ihn drin ist. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, den schätze ich auch sehr stark ein. Ja. Noch ein Name, den ich sehr gerne jetzt hier einbringe, Tim Don. Ironman Rekordhalter, 7 Stunden 40, 23, Zwinker-Smiley. Ja, Ironman. nicht Langdistanz so an sich, die so wirklich Ironman-Rennen. Das andere hält ja Jan Frodeno. Hatten wir Tim ja Don schon mal, deswegen wollte ich hatten das wir ja schon ein paar Mal. Tim Don hat ja Brasilien gewonnen. Das Problem an Brasilien ist, der hat, glaub, was ist er da gefahren? Ich glaube 4:06 oder so, kann er sein? Ja, also irgendwie eine wahnsinnig schnelle Zeit ist er da gefahren. Das Problem in Brasilien ist, und das habe ich auch schon damals von Olaf Savatius gehört, der auch Brasilien gewonnen hat, dass du da wirklich viel Windschatten bekommst von Pressefahrzeugen bzw. von Pressemotorrädern. Die wollen auch die Strecke schnell machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich beim Timon war. Denn er ist ja nicht gerade so für seine Bike-Stärke bekannt. Er ist ja ein sehr starker Läufer, das auf jeden Fall schon. Aber nicht so besonders starker Radfahrer. Ich weiß nicht. Er hat bis jetzt, er war glaube ich auch schon so ein paar Mal auf Hawaii. Er hat bis jetzt auf Hawaii auch noch nichts gerissen. Er war da jetzt auch noch nicht so der über. Also, über ich habe mir das sogar mal rausgeschrieben, wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf. Ja. Bisherige Platzierung 15. und DNF. Genau, genau. Also dementsprechend, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also du kannst ja sonst überall so der Ironman-Gewinner sein oder der Superathlet, aber auf Hawaii ist es dann doch ein bisschen anders. Zum einen, die Bedingungen sind da mega hart, zum anderen, du hast da ja ne, die Besten der Besten sind mit am Start. Deshalb glaube ich nicht, dass der da jetzt irgendwo, wenn er Glück hat, erreicht er Top 10, aber ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie eine große Rolle spielt und eine Medaillenvergabe. Ja, ich habe mich mit Tim Dorn auch ein bisschen auseinandergesetzt, wegen diesem Ironman-Rekord und man sieht halt auch ganz schnell, woher dieses Ergebnis eigentlich auch kommt, denn er ist 20 Minuten schneller als der Zweite. Also da würde ich auch mal behaupten, also beim Rad wohlgemerkt. Ja. Also da würde ich ja behaupten, für jemanden, der das Radfahren nicht so liebt, Ja, ich meine, er wird schon ein guter Radfahrer sein, aber er ist halt der Sanders oder der Kienle auf dem Bike. Das nicht. Deshalb. Ja, und wie gesagt, und damals schon, damals zu den Zeiten als Olaf Sabatius, der hat ja auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal Brasilien gemacht und wie gesagt, einmal gewonnen. Da hat er sich auch immer mit so einem Argentinier gebettelt. Der aber in Brasilien lebte. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auch ein ganz guter Athlet. Auf jeden Fall, der Argentinier, der hat ein paar Mal das Rennen gewonnen und Sabatius sagte danach jetzt irgendwie sowas halt nach dem Motto, also Brasilien, wenn du in Brasilien jetzt vorne bist, dann kriegst du schon ganz gut Windschatten gespendet von den Pressefahrzeugen. Ja, und das war schon wirklich ne, damals schon Anfang 2000, Ende 90er, Anfang 2000 so der Fall gewesen. Also die sind wahrscheinlich darauf aus, eine gute Endzeit zu haben und dementsprechend gehen die davor. Gut, lass uns mal zu unseren Platzierungen mal übergehen. Ach, ich hätte eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch zwei, eigentlich hätte ich noch zwei, die ich gerne nochmal reinwerfen wollte, weil es sehr starke Läufer sind. Tim Reed. Ein sehr, sehr starker Läufer. Hat nie eine Rolle in Hawaii gespielt, auch glaube ich dieses Jahr. Ich glaube, der hat seine Stärken auf der Mitteldistanz. Er war auch schon mal 70.3 Weltmeister. Vor 2 Jahren oder letztes Jahr, meine ich. Und aber ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie in Hawaii eine Rolle spielt. Und dann hätte ich noch als sehr starken Läufer den Matt Hansen. Matt Hansen, ja, auf jeden Fall. Ja, also den schätze ich auch ziemlich stark ein. Ja, je nachdem, wie er sein Rennen gestaltet. Weißt du zufällig, wo er letztes Jahr gelandet ist? Weil der war auch irgendwie unter Fenner Liefen. Da meine ich mich zu erinnern. Warum gehen wir noch nicht mal in den Top 10, glaube ich? Der ist da ziemlich geplatzt. Da sind einige geplatzt letztes Jahr. Also ich komme jetzt aber nicht drauf. Ich habe leider auch keine Ergebnisliste vom letzten Jahr offen. Ja, wenn ich das jetzt hier mal ganz kurz Ironman Hawaii gucke. Moment, wo ist denn die letztes Jahr? Finde ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe einmal. Okay, ist nicht, 2013, ist nicht wichtig, aber ich. 77. geworden. Ja, ich meine jetzt, der hat schon mal ein paar gute Ergebnisse gehabt, aber ich meine, der ist ja. Letztes Jahr ist er auch ziemlich böse irgendwie geplatzt. Oder hat sogar aufgegeben. Irgendwas. Aber wie du sagst, also insgesamt ein sehr, sehr starker Athlet, eigentlich in jeder Disziplin, aber insbesondere beim Laufen, ja, ein sehr guter. Gut, dann lass uns doch mal unsere Platzierung. Ich sage, beziehungsweise, das ist auch natürlich ein bisschen so ein Wunsch von mir, dass Jan Frodeno sein Triple fertig macht und den Rekord dadurch auch besiegelt. Das ist mein Ja, ich sag, Jan Frodeno gewinnt das. Er ist momentan auch wirklich das Maß aller Dinge. Ich finde, er ist ein sehr, sehr, er ist einen anderen Weg gegangen in der Vorbereitung auf das Rennen. Er hat es anders gemacht als alle anderen, ist der Konkurrenz auch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Könnte zum Guten werden, er könnte, genau das Richtige gewesen sein, dann sage ich, packt er das mit unter 8 Stunden. Könnte natürlich aber auch sein, dass er sich vielleicht bei dem Training, das ein bisschen ungewöhnlich ist, verkalkuliert hat und dann wird es schwer, überhaupt zu gewinnen. Das ist so meine Sache, aber ich denke trotzdem, er wird es gewinnen. Okay. Dann weiter. Okay. Ja, klar. Bei mir auf 2 ist der Sebastian Kienle. Ich denke. Warum hast du so gezögert? Ja, weil ich bin mir bis jetzt immer noch nicht sicher zwischen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade die letzte Zeit in Kienle ein bisschen beobachtet und ich finde, er hat einfach zu viel gemacht, meiner Meinung nach. Und er wird vielleicht dann im Rennen das merken, wenn er, dass er, dass einfach vielleicht 2, 3 Körner ihm fehlen. Ja, und. Ich würde auf jeden Fall eben wünschen, dass er vorne, sehr weit vorne dabei ist, aber ich denke, es wird sehr schwer dieses Jahr, sehr, sehr schwer. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Mm. Weil mein Top 3, also mein 3, auf Platz 3 bei mir ist Ben Hoffmann. Ich denke, der ist auf jeden Fall ein Mitfavorit. Und wenn einer von den beiden da vorne strauchelt, wird er oder Schwäche zeigt, dann wird er auf jeden Fall da sein. Und deswegen habe ich noch überlegt, gerade eben, ob ich nochmal umswitche oder so. Aber nee, ich sage Kienle 2, Ben Hoffmann 3. Dann bleibt für meinen Freund Nick Kastelein der 4. und Josh Omberger auf 5. Das ist so meine Top 5. Okay. Ich sage, gerade. Schreib das bitte mal auf den Zettel. Das müssen wir nach dem Rennen nochmal dann rausholen. Und dann kannst du dir nochmal direkt meine aufschreiben. Ich sag mal, wie viel wollen wir denn machen? Top 10, Top 10 oder? Nee, Top 10 reicht. Top 5 reicht, meine ich, ja. Weil ich hätte noch auf 6 einen Sanders. Okay, also okay. Frodeno. Gut, den Sanders, den können wir nochmal gesondert nehmen, weil, wie gesagt, weil der so gehypt wird und wirklich sehr viele trauen ihm den Sieg zu. Deshalb nehmen wir den nochmal mit auf. Also dann schreib nochmal bei dir nochmal eine 6. Okay, also warte, Kienle, Hoffmann habe ich, den Kastelein und Amberger und Sanders. Ich mach mal 6 in Klammern. Gut. Jetzt bist du dran. Okay. Also ich bin gespannt. Also ohne Scheiß, ich bin so gespannt. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gefreut. Echt? Naja, gut, aber die, die ersten, also zumindest der allererste, der ist ja wie bei dir auch, der Jan Frodeno. Ich glaube, an dem geht kein Weg vorbei, wenn er nicht gerade irgendein Defekt hat. Oder irgendwie gesundheitliche Probleme, was man vorher nie weiß, ne? Dann geht einfach an Frodeno weg vorbei. Dann wird das Ding wieder zum dritten Mal gewinnen und Punkt. Ja, also, bevor du weitermachst, wollte ich dazu sagen, das ist unsere, wenn es für die Jungs an dem Tag alles richtig läuft, dann ist das unsere Top 5. Ich meine, ja, klar, sowieso, ja. Ja, natürlich, klar. Und gerade auf Hawaii passiert ja oft was. Ja. Mhm. Platz 2 ist Ben Hoffmann. Okay. Ich finde, also ich glaube, der hat sich im Laufen noch ein Stück verbessert. Der hat den Ironman in Südafrika gewonnen mit einer starken Zeit. Er hat sich dort mit Nils Frommholt gebettelt, der jetzt auch kein schlechter ist auf der Laufstrecke. Also ich glaube, so wie du auch sagst, also wenn der Frodeno straucheln sollte oder so, dann traue ich ihm sogar einen Sieg zu. Also ich glaube, Ben Hoffmann wird da eine große Rolle mitspielen. Platz 2. Platz 3, Timothy O'Donnell. Oh. Ich glaub, das haben wird, wir denn überhaupt wird, gesprochen? Nein, haben wir nicht. Dann haben wir nicht, doch mal an dieser Stelle. Ja, auch insgesamt ein Allrounder. Ne? Ja, also sehr, er kann alles. Er kann alles. Habe ich mir auch geschrieben. Ja. Sehr ausgeglichener Triathlet. Und vor allem 2015 Dritter. 2014, wo habe ich den Allrounder? Gar nicht drin. Aber dann 2013 Fünfter. 2012 Achter, also wenn er da, ich weiß nicht, was 2014 passiert ist, dass der, ist er überhaupt ins Ziel gekommen? Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall ist er nicht in den Kann auch Top sein, dass er 10 vielleicht 2014. Vielleicht ist er gar Probleme nicht hatte. gestartet. Auf jeden Fall ansonsten immer in den Top 10, immer gut dabei von den Zeiten. Ja, also ich glaube, dass das mal wieder ein Jahr der Amerikaner ist, der nur durch Jan Frodeno so ziemlich gestört. Sonst traue ich auch einen von den beiden am Sieg zu. Aber wie gesagt, wenn der Frodeno gesund ist und kein technisches Problem hat, dann kommt da keiner vorbei. Ja, also ein Pla wie gesagt, Platz 3 Tim O'Donnell, Platz 4 Kindler. Leider, ich bin ein sehr großer Fan von Sebastian Kindler, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Das Jahr, Warum? deshalb Platz Darf ich 4. da mal fragen? Also ich meine, klar, die anderen denkst du einfach stärker. Gerade der O'Donnell, bei ihm habe ich mir nämlich zum Beispiel aufgeschrieben, dass momentan eine überragende Bikeform hat. Also das wird ihm auch Also, nachgesagt, dass er sehr, sehr stark Rad fährt momentan. ich finde, der Kindle, der verzweifelt so ein bisschen an Hawaii und vor allem an Jan Frodeno. Wie schon gesagt, also ich finde, der hat schon letztes Jahr diesen Fehler gemacht. Ich glaube, Kindle ist ein sehr emotionaler Athlet und ich könnte mir vorstellen, dass hier und da einfach so ein paar Pferdchen mit ihm durchgehen und er einfach Sachen dann macht, die also von seinen Fähigkeiten traue ich ihm den Sieg zu oder zumindest ein Podium, aber ich finde, der geht da so an das Rennen so sehr, ja, sehr emotional. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und ich finde, ja, der will es zu sehr erzwingen, finde ich. Also so das Gefühl habe ich, wenn so sie die Interviews mit ihm durchliest oder anschaut, dann finde ich, dass das ja, der will das zu sehr erzwingen. Weißt du? Beim Frodeno, dann merkst du so eine Leichtigkeit. Ich kann wirklich jedem nur das Video empfehlen von Bob Babbitt. Das Babbittville heißt das auf YouTube. Man muss sich da wirklich den Frodeno mal anschauen. Ist das Wie, das Interview? ja, wie Ja. der Bob Babbitt, der führt da mit sehr vielen Interviews. Auch Tim O'Donnell Ja. ist dabei, Ben Hoffman ist dabei, Lucy Charles und so weiter. Aber der Frodeno, der ist so entspannt. Und ich habe mir von ihm das Interview angeschaut und dann das Interview von Kindle. Und man merkt den Kindle, dass der wirklich angespannt ist, irgendwie so. Weißt du, er will am liebsten jetzt schon irgendwie in das Rennen rein. Und ja, weißt du, wie ich Er ist meine? heiß, er ist heiß. Der ist Ja, heiß, aber ich aber der verstehe, was ist du zu meinst. heiß. Der ist zu heiß. Und der will es halt irgendwo zu sehr erzwingen. Wie gesagt, mein Kindle ist my favorite of all time. Aber ich glaube, das wird Ja, dieses Jahr nichts. ich finde auch, dass also zumindest die letzten Jahre, immer wenn er und Frodeno im selben Rennen gestartet sind, sind dann oftmals auch ein bisschen so die Fährtchen mit dem Kienle Ja, durchgegangen. er Also, ja. verzweifelt so etwas an Frodeno. Ne? Also Frodeno ist wirklich einfach Tick besser. Ist einfach so. Ja. Auch vielleicht ein bisschen ein Stück cooler, weißt du, mit seinem, weil Ja, es ist ja, er hat ja wir reden. ganz andere Art und Weise, an das Rennen ranzugehen. Ja, gut, hinter Frodeno haben wir auch mal besprochen, steht ja auch eine Riege von Leuten, die ihn da unterstützt. Aber Das wird der Kindler irgendwo auch haben, weißt du? Aber ich meine, der Floreno, der das schon wirklich, der setzt da noch einen drauf, weißt du, wie ich meine? Also das ist ja, schon aber noch es ein ist ja halt Stück. nicht nur auch die Disziplin zu meistern, sondern auch, sag ich mal, das taktische, die taktischen Finesse mit sich zu bringen. Also ein Chris McCormick konnte das sehr, sehr gut auch, ne? Der hat auch manchmal Leute zur Verzweiflung gebracht. Und Ja, gerade gerade Faris al-Sultan. ich erinnere mich auch an ein Rennen in Frankfurt, da waren wir sogar, glaube ich, live dabei. Da ist der auch, da ist, glaube ich, in der letzten Runde oder so ist er noch ich weiß gar nicht, wer das vorne war. Ich glaube, das war sogar Faris al-Sultan, den hat er noch überholt. Da dachte ich, okay, ja. Ja, gut, Kienle 4. Kinder 4, Bart Arnouts, den haben wir auch noch gar nicht gesprochen, der Belgier, der Rot gewonnen hat, auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewesen. Er hat ja nicht nur Rot gewonnen, er hat ja auch Lanzarote gewonnen. Den traue ich auf jeden Fall eine Top 4 zu. Stimmt, den haben wir voll vergessen. Ja, vergessen nicht, aber man kann ja nicht jeden besprechen. Weißt du, wir haben uns halt ein paar Leute rausgepickt. Aber auch sehr erfahrener, auch schon sehr gute Ergebnisse auf Hawaii erzielt. Und den traue ich schon einiges zu. Immer wieder ein Belgier, der glaube ich, in die Top-Ränge kommen kann. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Athlet auch. Ich meine, wer Rot gewinnt und Lanzarote ist, also Lanzarote ist, glaube ich, ein der härteren Rennen, schwierigeren, ja, halt auch ein sehr guter Läufer und ich denke, das muss man auch auf jeden Fall mitbringen, wenn man wirklich Ironman Hawaii gewinnen möchte. Ja. Genau. Ja, das war mein Top ja, Sanders? Fünf. Wollten wir nochmal? Sanders, ich sag mal 10. Okay, wow. Okay. Ja. Ja, das ist unsere Top 5. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, Kastellein am Berge, das weiß ich, aber ich finde es irgendwie cool. Ich wünsche es mir einfach so. Wäre cool. Also Amberger traue ich auf jeden Fall eine Top 10 zu, also auf jeden Fall, weil er einfach so ein starker Schwimmer und Radfahrer ist und wenn er sich halbwegs vernünftig, wenn er sich nicht komplett abschießt, dann läuft er noch einen guten Marathon und dann hat er auf jeden Fall Top 10 Platzierung, was auf jeden Fall auf Hawaii schon mal wirklich aller Ehren wert ist, also mehr als das. Ja, auf jeden Fall Top 10 in auf Hawaii, vor allem wenn man so sieht, wer alles auch dabei ist, das ist ja eigentlich auch krass, also das sind, ja, wer da allein Top 15 kommt, ist ja schon ja, gehört zu den weltbesten 15. Also, weißt du, wer in der Top 10 ist, hat das Potenzial, auf das Treppchen zu kommen. Nur, wie gesagt, ich finde, Hawaii ist halt so, dort lauern sehr viele, also die Leute müssen sich das Rennen wirklich sehr schlau einteilen, um in die Ränge von Top 3 zu kommen, weil also erstens, die Verhältnisse dort sind sehr hart, wie schon gesagt, und dort ist ja die, ne, das sind ja die Besten am Start. Ja, deshalb, so vom Potenzial her, haben schon einige, da hast du von vorne weg, hast du 20 Athleten, die jetzt irgendwie in den Top 10 kommen könnten, oder wahrscheinlich noch, noch mehr. Ja, so viel dazu. Wollen wir mal schnell zu den Frauen übergehen? Ich meine, das Frauenrennen wird, glaube ich, nicht so sehr interessant wie das der Männer, wobei da auch sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten dabei sind. Auf jeden Fall. Aber bevor wir da weitermachen, noch zwei Sachen. Wir haben Patrick Lange gar nicht erwähnt. Was schätzt du ein? Wie wird sein Rennen verlaufen? Also erwähnt haben wir den schon, eingeschätzt. Er wird in die Top 10 kommen. Also ich glaube schon, dass da jetzt irgendwie zwischen 10 und 5 kommen wird. Also ich glaube so, ich sage jetzt einfach mal Platz 7. Okay, ja, weil ich denke auch, der Druck ist einfach zu groß. Auch das hat man sehr bei ihm am Anfang des Jahres gemerkt. Da ist er, glaube ich, wollte er zu viel, als für ihn gut war. Und ich denke, er kann leider... Du meinst in Frankfurt? Frankfurt war auch ein Beispiel, ja. Ich glaube, am Anfang der Saison hat er auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ich denke auch, der war verletzt. Ich glaube, der hat eine Fußverletzung gehabt, ja. Ja, wer da schon so ein bisschen Verletzungen hat, der wird bis Hawaii halt sehr, sehr schwer haben. Und einen wollte ich noch erwähnen, den wir auch gar nicht besprochen haben, weil er leider verletzt ausfällt, ist der Andreas Böcherer. Wäre dabei, wäre für mich auf jeden Fall Top 5 Kandidat. Ja, er ist auch in der Kona-Rangliste auf Platz 4 gesetzt gewesen und durch eine Fußverletzung in einem der letzten Rennen hier war das bei der WM? 70.3 WM? Das weiß ich nicht. Irgendwo beim Mitteldistanz. Santa Cruz, glaube ich, war es gewesen. Santa Cruz, ja. Ich glaube, da hat er sich verletzt, ist ausgestiegen, in Führung liegend. Genau. Und der hat irgendwie... Was hatte eine, war das eine, auch irgendwie eine Patellasehne oder irgendwas, also schon fast irgendwie eine Teilruptur, also schon wirklich eine schwerwiegende Verletzung, wo es danach klar war, also okay, Hawaii kannst du canceln, das wird nichts. Ja, bei mir auch top, also ich habe 4 oder 5 auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal zu den Frauen, weil wir sind schon bei 1 Stunde 34. Okay, also Frauen kann man eigentlich relativ schnell abhaken. Also es ist ja, bei den Frauen gibt es auch sowas wie ein Jan Frodeno der Frauen, und zwar die Daniela Riff. Und die sind auch sehr gut befreundet. Ja, es geht an ihr kein Weg vorbei. Sollte sie kein mechanisches Problem haben oder auch irgendwie krank geworden sein oder sonstiges, wird sie das Rennen deutlich gewinnen. Es gibt einfach keine andere Frau, die hier Fahrrad fahren kann. Sie ist zwar jetzt nicht so die beste Schwimmerin, aber sie kommt eigentlich ganz gut da zurecht. Und auf Bike ist sie einfach ist eine Macht, eine Wucht und auch eine gute Marathonläuferin. Also auch letztes Jahr unter 3 Stunden laufen auf Hawaii. Also ja, also ihr macht keiner was vor. Ja, ich habe eigentlich dazu auch gar nichts dazu zu sagen, weil hast du eigentlich schon wirklich alles gesagt, und ich denke auch, dass sie das Rennen mit Jan Frodeno sozusagen ihr Triple perfekt macht. Genau. Also auf wem ich mehr gespannt bin, ist Lucy Charles, die Engländerin. Hat letztes Jahr die Altersklassenwertung gewonnen, ist seit diesem Jahr eine Profiathletin geworden, früher Leistungsschwimmerin, war in erweiterten Kader jetzt irgendwie für Olympia in London, hat sich aber nicht qualifiziert, ist haarscharf vorbeigeschrammt an der Quali. Ich habe mal ein Interview mitgelesen, das musst du hier reinziehen, die ist früher 100 Kilometer in der Woche geschwommen. Was? Regelmäßig. Geschwommen? Geschwommen. 100 Kilometer. Jetzt schwimmt sie, sagt sie, um die 30 in der Woche. Und früher 100 Kilometer in der Woche. Sie war früher auf den Distanzen 800 Meter im Becken unterwegs. Die hat aber auch ein paar 10 Kilometer Open Water Wettkämpfe hinter sich. Und schwimmt 10 Kilometer und 2 Stunden. Also, was ich damit sagen will, Lucy Charles wird als Erste aus dem Wasser kommen. Da geht kein Weg, also bei Frauen, da geht kein Weg dran vorbei. Sie schwimmt niedrige 48er Zeiten. Es gibt so die eine oder andere, wie jetzt Sarah Crowley, die Frankfurt gewonnen hat, die auch jetzt ganz gut schwimmt. Da muss ich jetzt einhaken, denn ich bin so doch, also wenn wir nochmal dann Top 5 oder Top 3 machen würden, würde ich sogar sagen, dass sie das gewinnt, einfach mal. Sarah Crowley? Ja, Sarah Crowley, wie gesagt, Frankfurt-Gewinnerin. Ja, Daniela Rief ist ja in Rot gestartet, und ich denke, das, die beiden zu sehen, wird schon sehr, sehr spannend, denn ich denke, sie ist eine sehr, sehr starke Läuferin auch, und ja, wenn Daniela Rief ein bisschen Schwäche zeigen sollte, wird sie auf jeden Fall da sein, würde ich mal behaupten. Ja, könnte sein. Also ich habe da jemand anders, also wie gesagt, also Daniela Rief, da geht, glaube ich, keine dran vorbei. Ich habe ja vorher bei den Männern gesagt, also es wird der Jahr der Amerikaner, auch im Hinblick auf die Frauen, denn da schätze ich die Heather Jackson sehr stark ein. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da eine große Rolle spielt. Also sie habe ich so ein bisschen so Platz 2. Und dann, ja, also wenn Lucy Charles gut dabei ist, könnte ich sie mir sogar auf 3 vorstellen. Ansonsten Ja. Was denkst du bei der Leanda Cave? Die hat schon mal 2012 gewonnen. Ja, ist sie dabei? Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Also, ja, die ist dabei. Die ist dabei. Also ja, die ist dann auf jeden quasi Fall. Der Pete Jacobs von Frauen. Der Frauen, weil die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel. Mit dem Namen hast du mich jetzt ein bisschen überrascht. Also hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ja. Also sie steht halt bei der Kona-Rangliste auch sehr weit unten, weil sie halt auch anscheinend nicht viel, beziehungsweise verletzungsbedingt, und sie halt auch durch ihre Sieg auf Hawaii 2012 und einem Ironman-Finish dann auch dabei ist. Ja, also die, wenn sie dabei ist, muss man sie irgendwie auf dem Zettel haben, das auf jeden Fall. Also wer jetzt irgendwie Ironman gewonnen hat, der ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Wenn ich auf jeden Fall auch aus deutscher Sicht auf jeden Fall also irgendwo auch in den Top 10 sehe, ist Anja Beranek. Anja Beranek war letztes Jahr diejenige, die auf dem Fahrrad mit Daniela Riff halten konnte eine Zeit lang, sage ich mal. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn sie jetzt irgendwie so das Rennen gut gestaltet, dass sie auch irgendwo ja, so zwischen Top 5 bis Top 10 irgendwo landet. Dann könnte ich mir schon auch vorstellen, ja. Ja, ich schätze sie schon so Top 5 ein, also. Ja, ja, also auf jeden Fall. Also wie gesagt, je nachdem, wie sie das Rennen gestaltet, weil, weißt du, wenn du mit Daniela Riff versuchst, Fahrrad zu fahren, sie kam dann, glaube ich, irgendwie ja doch schon mit 8 oder 10 Minuten Rückstand da in die Wechselzone nach der Daniela Riff. Und ja, musste, glaube ich, doch schon auf der Marathonstrecke beißen. Ja, das schon. Klar, wenn du dann natürlich da mithalten möchtest, dann ja. Sollte man nicht machen. Ja, sollte man nicht machen. Ja. Also ich meine, wenn der dann ja, wobei zu, ja, Kine, zu sehr, ja, aber ich weiß, wenn du zu sehr angreifst, weil du nach vorne mit rein möchtest, weil du halt beim Schwimmen ein bisschen Boden verloren hast, dann wird's halt beim Marathon auch schwer, auch wenn du ein guter Läufer bist. Ne? Grad naja, natürlich, klar. Man sollte nicht zu viele Körner auf dem Radfahren beim Radfahren verschwenden, das schon, ja. Ja. Ansonsten, ja, schwierig zu sagen, ja, bei den Frauen, also jetzt nicht, dass ich das nicht verfolge, aber geht's wirklich, wie gesagt, im Endeffekt geht es da um die Platzierung hinter Platz 1, ne? Also ja. Da kann wirklich sehr viel passieren, da sind auch so Leute wie Rachel Joyce aus England, wie gesagt Lucy Charles, die Engländerin, oder die Michelle Westerby, die ich auch irgendwo so in der Top 5 einschätze. Also es sind schon ein paar Namen, aber die kämpfen dann im Endeffekt um die Platzierung. Was denkst du von Sarah Piano? Ja, die Amerikanerin, ja, die hält sich so immer in den Top 10. Ich sehe sie jetzt irgendwie nicht auf dem Podest, das nicht. Dazu gibt es noch ein paar andere, die jetzt irgendwo die stärker einschätzen. Ne? Also allen voran, wie gesagt, Kayla Jackson dürfte da wirklich den Platz 2 irgendwo schon irgendwie anstreben oder dürfte sie so erreichen. Ja. Ich finde, hattest du gerade die Michaela Herlbauer erwähnt? Die Österreicherin? Nee. Sagt mir jetzt leider nichts großartig, aber die ist hier auf Platz 10 bei der Corona-Rangliste. Also, ja. Ja, der Name sagt mir schon was, aber habe ich jetzt irgendwie nicht so auf dem Zettel jetzt irgendwie für Platzierung irgendwie vorne. Also, wie gesagt. Wollte da nur mal was für unsere österreichischen Freunde mit reinbringen. Okay. Wenn ich meine Top 3 nennen könnte, ist die Daniela Riff, dann auf jeden Fall die Heather Jackson und als drittes Lucy Charles. Soll ich das mal so aufschreiben? Kannst du machen. Okay, Moment. Musst du mir jetzt nochmal sagen, Riff? Genau, dann Heather Jackson. Jackson. Und Lucy Charles. Platz 4, Anja Beranek. Das ist aber dann schon irgendwo auch so ein bisschen eine Wunschvorstellung, wenn ich das so sagen kann. Sarah Crowley, Platz 5. Okay. Also bei mir wäre es auf jeden Fall auch die Frau Rief. Und dann sage ich die Sarah Crowley. Ich sag dann die Andrea Berenick. Anja. Entschuldigung. Zu viele Namen hier. Ja. Und nebenbei noch schreiben. Ja, natürlich die Anja Berenick. Und dann die Lucy Charles vor der Heather Jackson. Ja, so, das ist meine. Also Jackson auf 5 und Charles auf 4. Okay. Gut. Wollte ich noch was? Nee. Wollen wir mal auf das Gewinnspiel jetzt kommen? Genau. Ja, also wir haben jetzt unser Top 5 genannt. Ja, und wollten gerne mit euch jetzt mal ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar tippt auf unsere Facebook-Seite unter diese Episode. Wir stellen ja immer den Link von der Episode rein. Tippt einfach mal da drunter. Wir schreiben es auch nochmal rein. Einfach eure Top 3. Und der oder diejenige, die am nächsten liegt oder sogar richtig getippt hat, bekommt von uns ein Wechselzone-Podcast-T-Shirt. Genau, Ja. das ist euer Preis. Genau. Ein schönes T-Shirt von uns natürlich geschenkt. Ja, ich denke, das ist diesmal ein bisschen einfacher als unser Iron Man, Ja, vor allem geht's schneller. Iron Man sage ich, Dann ja, zieht sich nicht unsere unser Staffel-Gewinnspiel. Staffelgewinnspiel, weil da braucht ihr einfach nur denken, schreiben, Genau, einfach was ihr denkt, Top wie euer 3 Tipps sind. tippen. Ja. Genau, bei Männern und Frauen. Oder? Beiden, ne? Also sollte schon sein. Ja, denke schon. Also ich meine im Endeffekt Top 3, gell, haben wir gesagt. Ja, Ja, Top Top 3 3, Männer, Top 3 Frauen. Und wer da jetzt irgendwie richtig getippt hat oder am nächsten liegt, bekommt von uns unser Wechselzone-Podcast-T-Shirt zugeschickt. Ja, würde uns freuen, wenn ihr mitmacht und dabei seid. auf jeden Fall, ja, wäre cool. Viel Andrang ist immer schön. Ja, ansonsten hast du noch was? Weil eigentlich bin ich soweit Nee, also durch. jetzt, wir haben uns jetzt hier ja, schon mal ganz gut ausgelassen. Doch, mir fällt gerade noch was ein. Ja. Guckst du denn? Wo guckst du denn? Ich gucke auf jeden Fall. Ja, das könnten wir nochmal erwähnen, denn dieses Jahr, die letzten Jahre, hat ja HR3 immer den Ironman zuerst den Livestream und dann irgendwann im Fernsehen übertragen. Dieses Jahr übernimmt das ZDF. Da gibt es, glaube ich, oder? Diese Reihenfolge. Erstmal ein Livestream Genau, und dann ab 18, irgendwann 18 Uhr 18:30, irgendwie, ja, 18:30 fängt Livestream, der Livestream Schwimmen. an und nach dem aktuellen Sportstudio, irgendwann nach 12, wird dann eine 20-minütige oder 25-minütige Zusammenfassung und dann gehen die live ins Geschehen, denn der Rest der Zeit ein mit rein. Genau. Also Und das wird live. zusätzlich davon, Ja. dazu, was ich sehr interessant finde, ist, weil ich sehr oft auf Red Bull so Cross, ja, Radcross und Ja. Mountainbike-Events gucke, Red Bull, die offizielle Red Bull-Seite überträgt auch den Ironman live. Ich Genau. glaube, da jetzt irgendwie zum Teil mit eigenen Kameras, so wie ich gelesen habe, bin ich mal gespannt. Ja. Ja, ich habe auch Und beides auf dem natürlich, Zettel. ja. Werde hier auf ZDF erstmal versuchen. Mit Livestreams habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, so ein bisschen, wenn der Andrang zu groß ist. Ja, vor allem der Livestream von der Ironman-Seite, der war einfach nur schlecht. Ja, also Ja. das war nichts. Ich hoffe, dass das dieses Jahr so ein bisschen besser wird. Auch mit Red Bull, wenn die schon mit mehreren Kameras dabei sind. Ich meine, Red Bull hat ja auch eigene Athleten dabei, ne? Also Lucy Charles, Daniela Ryff, Sebastian Kienle sind alles Red Bull-Athleten. Ne? Also da kann man von ausgehen, dass sie viel Kamerazeit bekommen. Aber ich hoffe, dass das auch ja, dass man gut was vom Rennen mitbekommt. Ja, ja, wie gesagt, also Red Bull sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Auf ihrer App kann man auch runterladen. Wer zum Beispiel auch ein Smart TV hat oder sowas, kann man ja auch die Red Bull App oder PlayStation, Xbox, glaube ich, gibt es das auch. Und da kann man das halt auch gut verfolgen auf Fernsehern. Also von daher, falls der ZDF-Stream nicht funktioniert, kann man immer noch dahin ausweichen, weil, ja, ist halt das erste Mal für ZDF. Mal schauen, wie die es hinkriegen. Ja, der Co-Moderator bei ZDF ist Andreas Relat. Genau, ja, Ja, das stimmt. Auch bin ein ich sehr mal gespannt. erfahrener Hawaii-Veteran. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Für Spannung ist geboten. Ja, ich freue mich drauf. Ich auf jeden Fall auch. Ich habe eine kleine Ironman-Party hier, Ja, ich die. wäre gern dabei, aber leider passt jetzt nicht so ganz. Ja, ich habe alles Ja. versucht. Ich habe dir den Wetterbericht geschickt. Ja. Fahrradfahren ging auch. Hier schlafen hättest du auch können. Ja, auf jeden Fall. Die zwei Jungs, mit denen ich die Staffel in Neuwied machen wollte, die kommen dann hierher zu mir. Und ja, wir schauen uns das Rennen halt im Livestream an. Ja, Und wird hoffen auf cool. eine gute Zeit. Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut, abschließend bleibt mir nur zu sagen, ich würde mich sehr viel Beteiligung am Gewinnspiel freuen, weil ich auch gerne eure Einschätzung, also wie ihr denkt, wie es Rennen läuft, seht. Ja, macht einfach mit, könnt eine Kleinigkeit gewinnen. Und ja, das war's von meiner Seite. Genau, ansonsten, ja, seid fleißig, guckt Iron Man, beteiligt euch am Gewinnspiel und ja, habt gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüssi. Ciao.